Und dass sie dann am Ende des Tages sagen können, it was a wonderful day, hop, hop, off to the freezer. Alter, was ist denn das für eine düstere Kacke? Du bist jetzt schön wieder da reingesteckt. Also es ist schon auch so ein bisschen so, ja, nicht zu viel drüber nachdenken. Und das musst du jetzt machen, damit ich dann machen kann. Oh mein Gott, nein, tut mir leid. Ach Mann, wo. Zu den großen Weihnachtshits gehören für Johannes nicht nur Stille Nacht, Heilige Nacht und Last Christmas von Wham, sondern offensichtlich auch die Doctor Who Titelmusik. Oh, ich liebe sie so. Es ist so ein seltsames aus den 60ern. Das Ding gibt es ja seit den 60ern. Yeah. Doctor Who ist die am längsten laufende Serie, nicht nur in UK, wahrscheinlich irgendwie so im westlichen Rahmen überhaupt. Es ist unglaublich. Und diese Melodie hat sich immer so ein bisschen verändert, aber sie ist immer dieses seltsame. Es ist tatsächlich total geil. Ich stehe absolut auf die Doctor Who Titelmusik. Wenn ich der Serie etwas abgewinnen kann, dann ist es auf jeden Fall die Titelmelodie. Yes, schon mal einen Punkt reingeholt. Das ist sehr gut. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Sieg das schon ist. Und damit ho, ho, ho und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsepisode. Yay! Wir haben es geschafft. Es ist der 25. Wir haben fast eine Punktlandung. Also ja, eigentlich eine Punktlandung. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr, was auch immer ihr tut, es geht euch einfach gut und ihr lebt euer bestes Leben. Ja, ihr habt einfach einen schönen Weihnachten gehabt. Ich hoffe, ihr habt es irgendwie überstanden. Ich weiß noch nicht, ob ich es überstanden habe, weil wir nehmen vorher auf. Ja, genau. Was gibt es Besseres als am ersten Weihnachtsfeiertag oder meinetwegen auch am zweiten, das ist auch noch okay. Ja. Irgendwo zusammengekuschelt auf dem Sofa zu sitzen. Ja. Im Bademantel mit einer Wolldecke. Oh. Und dem muss man sehen, Podcast zu lauschen, der über Weihnachtsfilme spricht, zumindest absolut, in dieser Zeit. Absolute Tradition. Ich hoffe, ihr macht das seit 15 Jahren jeden Tag. Moment. Also, wir haben unsere vierte Weihnachtsepisode und Johannes, der Weihnachtscringe schlechthin, musste mir dieses Mal was aufgeben. Ja, ich habe dir natürlich, um das Ganze für mich ein bisschen erträglicher zu gestalten, meine absolute Lieblingsserie gegeben. Und wir haben schon mal über Doctor Who geredet, aber nicht so richtig ausführlich, habe ich das Gefühl, über die Serie, sondern wir haben uns gleich in die Folge gestürzt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Kann mich auch nicht mehr erinnern. Wir hatten auf jeden Fall, es war, als wir angefangen haben mit dem Podcast, haben wir uns unsere liebsten Sachen vorgeworfen. Ja. Das waren dann nicht nur Filme, sondern auch manchmal Serien. Ja. Beziehungsweise Stellvertreter-Episoden für Serien. Mhm. Und Doctor Who, damit hat das Johannes bei mir schwer, weil ich habe natürlich ein bisschen Doctor Who geguckt. Ja. Und ich war nie ein großer Fan davon. Oh. Und ich hab, es gab einfach so ein paar Sachen, wo ich Probleme mit der Serie hatte und ich bin da nie reingekommen. Und das Tragische ist, ich weiß, wenn ich Doctor Who auf dem Papier lese, hat das alles, was mir gefallen müsste. Ne? Ja. Das müsste eigentlich voll die Serie für mich sein. Und sie hat mich trotzdem nie so richtig gekriegt. Warum das so ist, finden wir raus. Ja. Ich werde einmal kurz uns einführen in die Geschichte, die wir hier in dieser Episode vor uns haben. Und dann werden wir ganz viel über Doctor Who reden. Also, nehmt euch euren Kakao und es geht los. Endlich kann ich wieder Doctor Who in diesen Podcast hineinschmuggeln. Was Weihnachtlichkeit betrifft, gibt es kaum eine Möglichkeit, diese Doctor Who-Episode zu übertreffen. Da wir bei dieser Serie so uneins sind wie sonst nie, wirst sicherlich du heute der Grinch sein und ich derjenige, dem Weihnachtsfreude aus dem Hintern strahlt. Ach, auf einem fremden Planeten stößt der Doktor auf Kazrin Sardik, der die dichte Wolkendecke kontrolliert und damit die gesamte Bevölkerung. Ein Raumschiff mit 4000 Menschen ist in Gefahr und nur Kazrin kann sie mit seiner Maschine retten. Der allerdings ist kaum gewillt, sich um andere Leben zu scheren als sein eigenes. So beschließt der Doktor, das Buch A Christmas Carol nachzustellen und mit seiner Zeitmaschine in die Vergangenheit dieses Mannes zu reisen und sein Leben so zu beeinflussen, dass er ein besserer Mensch wird und in der Gegenwart den 4000 Seelen hilft, die ohne seine Hilfe den sicheren Tod finden. Auf dem Weg machen wir Bekanntschaft mit Abigail, die vor allem sehr gut singen und sehr gut krank sein kann. Wobei wir vom Kranksein nur sehr wenig mitbekommen, nur so viel, dass sie offenbar nur noch eine einstellige Zahl an Tagen zu leben hat. Die tragische Liebe, die Kazrin zu todkranken Abigail entwickelt, lässt ihn wiederum verbittern, was die Situation in der Gegenwart irgendwie nicht besser macht. Erst ein Blick in die zukünftige Weihnacht lässt Catherine erweichen und gemeinsam mit der singenden Abigail retten sie die 4000 Leben. Da ich schon ahne, dass diese Episode eine Menge der Dinge vereint, die du an Doctor Who vielleicht nicht sonderlich magst, hier eine ganz softe Einstiegsfrage. Was zur Hölle magst du an Doctor Who nicht, du herzloser Scrooge? Du nennst mich herzloser Scrooge. Du, ja. du gibst mir eine Episode und es ist so passend für den ersten Weihnachtsfeiertag hier und für mich und für unsere HörerInnen, wo in den ersten 20 Sekunden gesagt wird, Christmas is cancelled. Ja, natürlich. Und dann nennst du mich Scrooge? Echt, weil du mit Doctor Who nichts anfangen kannst und wenn jemand mit Doctor Who nichts anfangen kann, das kann nur ein schlechter Mensch sein, das geht nicht anders. Es fängt ja schon an, dass Doctor Who, dass die Doctor Who, weder die Doctor Who-Fans noch die Doctor Who-Macher ihr ganzes Ding vernünftig organisiert kriegen. Was? Also, pass auf. Johannes hat mir diese Episode gegeben und ich habe noch diese Episode gesucht. Und er hat gesagt, das ist die 513. Ja, stimmt. Wenn du die Episodennummer 513 bei Wikipedia eingibst, dann findest du das. Aber nicht, wenn du die 513 bei irgendeinem Streaming-Service eingibst. Und dann 513, das ist die fünfte Staffel. Nein, ist es nicht. Es gab vor dem Revival 2005. Ja, das stimmt. 26 Staffeln. Ja. Von wegen die 5. Das ist die 31. Staffel. Nach dem nach dem Revival des Revivals. Ja, ja, ja. Aber es ist nicht die 513. Laut Dr. Who Fanwiki, die müssen das ja wissen, ist die 533. Ja, das stimmt. Es gibt keine 533. Es ist so, dass das immer Weihnachten-Episoden, die sind immer so ein bisschen raus aus dem Kanon. Also die sind nicht raus aus dem Kanon, aber raus aus diesem Staffelgebilde. Und deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Manchmal wird es zur 6. Episode, zur sechsten Staffel zugeordnet, manchmal der fünften und manchmal weiß man überhaupt nicht mehr, wo was ist. Also Episode 213 laut englischem Wiki, Episode 233 laut Fanwiki, 513 laut IMDb oder sowas? Ja, keine Ahnung. Aber 601 war der also 5013 war eigentlich der Big Bang. Und 601 war der Impossible Astronaut. Ich hab die geguckt! Ja, nein, ich hab sie nicht geguckt. Ich hab die ersten Sekunden geguckt. Ich hab eine Episode angemacht und hab ein bisschen geguckt und dachte so, nee, das sieht nicht weihnachtlich aus. Und dann hab ich schade, das hättest du gucken können. Die ganze Recherche hat damit geendet, dass ich Johannes Screenshots geschickt habe und gefragt habe, ist das jetzt die richtige? Das Geile ist, ich hab dir ja vorher schon mehrmals geschrieben, ja, hier, dort wird es so aufgelistet, dort wird es so aufgelistet. Weil ich schon geahnt habe, das ist schwierig. Wenn du mir eine Episode von der Serie gibst, sollte das kein fucking IKEA-Katalog sein, sondern eine Nummer, die zutrifft. Okay. Was kann der arme Matt Smith dafür? Ja, der kann nichts dafür, das stimmt allerdings. Matt Smith, der offensichtlich dein Lieblingsdoktor ist, weil es die zweite Episode von ihm, die du mir gegeben hast. Ja, ja, ja, ja. Und nichts gegen David Tennant, nichts gegen Jodie Whittaker und so weiter, aber er ist einfach, man muss dazu sagen, der erste Doktor, den man bekommt, wenn man in die Serie einsteigt, der ist eigentlich bei den meisten derjenige, an den man diese Serie festhängt. Ja. Wenn man die Serie mag, dann ist man meistens angetackert an diesen Doktor und ich liebe ihn einfach. Bei mir war es Christopher Eccleston. Ja. Das war, also ich habe, als die Serie losgegangen ist, 2005, also als sie 2005 revivaled wurde. Ja, das gab es ja vorher schon lange. Habe ich angefangen zu gucken und da war ja Christopher Eccleston der erste Doktor. Dann ist auch kein Wunder, dass du die Serie nicht magst. Und ich fand, es war nicht der Doktor. Ich hatte nie mit dem Doktor ein Problem. Ich fand Christopher Eccleston ganz cool. Ja. Ich habe ein, zwei Episoden von David Tennant gesehen. Ja. Und dann durch dich, ich glaube wahrscheinlich war die Vincent und der Doktor und die jetzt die einzige, die ich mit Matt Smith gesehen habe. Ja. Das heißt, das waren meine drei Doktoren, von denen ich am ehesten was geguckt habe. Von David Eccleston relativ viel noch. Da habe ich bestimmt eine Staffel. Christopher Eccleston meinst du? Christopher Eccleston. nee, der Doktor ist nicht das Problem und dieser Doktor ist auch nicht das Problem. Ich mag diesen Doktor. Der ist das ist eine sympathische Hauptfigur. Okay. Es gibt andere Probleme, die jeder Doktor hat, auf die wir bestimmt irgendwann zu sprechen kommen. Aber der ist immer, wenn der wechselt, dann erfindet sich die Serie immer wieder neu. Ich weiß gar nicht, was da so hängen bleiben kann. Nee, ein Grundproblem ist, und das ist auch in dieser Episode, der Doktor ist einfach OP. Und das ist ein richtig großes Problem. OP. Das musst du einmal kurz erklären. Das ist Videosprech. Overpowered. Overpowered, okay. Der Doktor kann alles und der Doktor löst jedes Problem und dadurch werden Probleme so egalisch. Ne, du hast das Gefühl, es kann sich kein richtiger Konflikt entwickeln und kein richtig großes Drama, weil klar ist, dass der Doktor das dann doch irgendwie mit seiner schusseligen Art alles im Griff hat. Alles wird gut. Und zwar in einem Ausmaß, dem es keine andere Serie macht. Wenn du eine Serie guckst mit regelmäßigen Figuren, weißt du ja, die überleben und die retten den Tag. Ist ja logisch, weil das muss ja weitergehen. Es stört aber nicht so viel, weil man kann das vergessen, während man die Serie guckt. Und bei Doctor Who funktioniert es halt nicht, weil der Doktor einfach zu stark stark ist und zu viel kann. Ah. Und das macht alles so ein bisschen egal. Also die Sache ist natürlich die, dass sie immer wieder versuchen, ihm Schwierigkeiten in den Weg zu stellen, indem sie ihm den Sonic Screwdriver wegnehmen, die TARDIS wegnehmen und so. Und er dann irgendwo nur mit seinem Hirn weiterkommen muss. Yeah. Und du meinst, das Hirn ist auch schon overpowered zu viel? Auf jeden Fall. Also das ist das Problem, wenn du sowas wie Kryptonit erfinden musst, ja, dann merkst du schon, dass deine Figur Superman, die du entworfen hast, ja, vielleicht ein bisschen zu stark ist für diese Welt. Und aber für mich ist das Wesentliche daran ja gar nicht, dass sie es am Ende schaffen, sondern das Wesentliche ist ja, wie sie es schaffen. Da gibt es auch total schöne Momente. Das Problem ist halt, dass ich dann nie so richtig drin bin, weil ich einfach diese Anspannung, diese Spannung, die ich empfinden sollte, ja, die Serie übermitteln will, nicht empfinden kann. Ha. Ich habe auch keine Anspannung, muss ich sagen. Das stimmt. Aber das hat für mich überhaupt keinen Schwächepunkt. Für mich ist ja das Wichtige, dass ich dem Doktor dabei zuschaue, wie er der Doktor ist. Und Amy und Rory, die hier keine große Rolle spielen, die aber ganz toll sind. Es ist so geil. Ich gucke die ersten Minuten und denke, okay, habe ich zufällig eine Star Trek Episode angemacht? Ihr wisst, ich komme immer noch daher, dass ich keine Ahnung habe, ob ich das Richtige getroffen habe. Ja, ja, ja. Ich sehe, es ist ein typischer Star Trek Start. Ne? Ich sehe ein Raumschiff-Crew, oh mein Gott, Hilfe irgendwie, und wir werden natürlich erfahren, was da los ist. Mhm. Aber ich bin total lost und denke, was? Wer seid ihr? Sollte ich euch kennen? Was ist hier los? Okay, ist egal, das ist in Ordnung, aber sollte ich euch kennen? Seid ihr irgendwie bekannt? Und dann kommt sie reingestolpert und ich denke, ah, dich kenne ich. Aber du hast keinen Doktor bei dir, aber du hast offensichtlich einen Freund. Ja. Und warum seid ihr so kostümiert? Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe einen riesigen Cliffhanger verpasst, weil sie diese, und dass sie dann eine Sexparty gefeiert haben mit diesen Kostümen, das kann ich mir dann irgendwann erschließen. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber das wird nicht vorher erklärt. Nee, überhaupt nicht. Das wird auch in der Staffel davor nicht erklärt groß. Also sie hat in der Staffel vorher, um dir das zu erzählen, ja, wenn wir sie kennenlernen, Amy, in Staffel davor, dann hat sie einen als Kissogram, also jemand kommt im Kostümchen als Polizistin verkleidet und überbringt dir Blumen und ein Küsschen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Das war ihr Job. Ah. Das heißt, sie hat ein Outfit als Polizistin, eins als Nurse und eins als Nonne. Ich dachte, das wäre von irgendeiner komischen Zeitreise. Nein. Und das ist halt ein kleiner Sidegag für die okay. wissen. Und der Roman Empire, also dieses Kostüm als alter Römer, Rory hat in einer davor existierenden Timeline 2000 Jahre lang als Römer auf Amy gewartet. Natürlich hat er das. Ja. Und die haben natürlich ihr Roleplay dann da irgendwie so. Das ist eine Sexparty. Und die sind auf Hochzeitsreisen, ne? Die sind auf Hochzeitsreisen. Aber pass auf, eigentlich ist doch ein großes Ding vom Doktor ist doch, dass er immer seine Gefährtinnen hat, die meistens Frauen sind. Also zumindest soweit ich das kenne. Naja, ja, also es sind in der Geschichte seit 63, sie das gestartet hat, ist das ungefähr so gewesen, ja. Und wie war das in der Staffel davor? War sie, weil sie hat ja offensichtlich jetzt geheiratet. Das heißt, sie ist keine Gefährtin mehr vom Doktor jetzt? Ach so, das hat nichts Romantisches. Das hat nie irgendwas Romantisches. Also Nee, das meine ich, aber trotzdem, wenn sie geheiratet hat, heißt das ja jetzt, okay, ich muss meinen Lebensstil vielleicht auch ändern. Ich weiß, dass das nie was Romantisches hat. Die beiden, Rory ist der Ehemann von Amy und die sind unterwegs zusammen mit dem Doktor. Also es ist auch, also Rory gehört genauso dazu, ist auch ein Companion. Die sind zu dritt unterwegs da? Ja, ja, ja. Ah, aber warum sind sie dann gerade da ohne Doktor unterwegs? Weil sie ihre Flitterwochen haben und dann eine Pause brauchen von dem Doktor. Es ist auch immer mal wieder so, dass die unterschiedlich starten, dass die Companions woanders sind und der Doktor dann aus Versehen woanders landet oder sowas und die dann zueinander finden müssen. Wieso? Die sind doch zusammen mit der TARDIS unterwegs. Also dann sollten die doch ja, immer zu dritt na ja, zusammen. Naja, aber dann gibt es unterschiedliche Einstiege in so eine Episode. Du willst nicht immer den gleichen Einstieg haben, wie die TARDIS aufgeht und du sagst, übrigens, das ist Planet XY. Aber ich dachte genau, darum geht es bei Doktor. Naja, ein bisschen diverser sind sie schon in ihren Geschichten. Okay, das heißt, sie sind teilweise alleine unterwegs. Es muss gar nicht so starten, dass der Doktor, aber es wird nicht erklärt, warum sie jetzt, also ja, sie haben geheiratet. Gab es vorher eine Heiratsfolge? Es gab die Andeutung, dass sie heiraten werden. Oder sie haben sie geheiratet? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es ist schon lange her. Man muss sagen, das ist von 2010 das Ding. Ja, das ist 15 Jahre her. Es ist total verwirrend, weil also ich dachte, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, okay, sie sind eigentlich immer so als Team unterwegs und wenn sie es nicht sind, dann sollte es doch eine Erklärung geben, warum sie in diesen Kostümen auf diesem Raumschiff sind, das gerade abstürzt und der Doktor nicht da ist. Also der Doktor hat ihnen einfach einen Honeymoon versprochen, indem er alles Mögliche ihnen zeigt. Ne? Sie haben quasi eine Endlosreihe an Honeymoon-Ausflugszielen und jetzt ist sie auf diesem Luxus-Cruiser. Okay, das ist nicht, ah, oh, okay, verstehe, es ist nicht ihr einziges Honeymoon, sondern es gibt ganz viele Reiseziele. Aber das wird in der Serie auch nicht ausgeschlachtet. Ja. Es ist nur das, was man sich so zusammenreiben kann aus dem, was vorher und was nachher ist. Ah, Alter, ist das anstrengend. Aber das das hat ja überhaupt keine, spielt ja keine Rolle in der Folge. Nein, überhaupt nicht, aber sie verwirrt mich total am Anfang. Was? Weil ich erwarte einfach so ein Setup, weil was ich von Doctor Who kenne, ja, erwarte ich so ein Setup, wo das alles so ein bisschen stringenter geordnet ist. Ne? Wie du sagst, sie kommen mit der TARDIS an und sind jetzt auf Planet Nein. Und dann passiert da irgendwas Komisches und der Doktor verlegt seine TARDIS. Ist doch wahnsinnig langweilig, wenn die immer so starten würden. So hatte ich das irgendwie in Erinnerung. Aber ich finde, es ist auch tatsächlich so, dass es einer der wenigen Male ist, dass Doctor Who mit so einem Star Trek, also es ist ja fast eine Parodie auf Star Trek. Es ist absolut Star Trek. Alles daran ist Star Trek. Auch diese Lens Flares, die da im Hintergrund sind. Es ist alles eine Parodie eigentlich auf Star Trek. War das schon die Zeit des Lens Flares Star Treks? Oh, das war Anfang 2000er, ne? Ja, die ersten Neuauflagen und dann, oh ja. Ey, Lens Flare war wirklich eine Krankheit in den 2000ern. Ja. Wir sind alle froh, dass wir es überstanden haben. Total. Ohne blind zu sein. Kino-Generation Licht in der Fresse die ganze Zeit. Ja. Ich mag den Einstieg tatsächlich, auch wenn ich die ganze Zeit denke, was ist da los? Ja. Wo seid ihr? Aber starte in der Action ist es, ne? Genau, und deswegen macht's Spaß. Und das ist halt geil, weil als Stephen Moffat, der das geschrieben hat, der ist halt auch so. Der mag das gerne. Der macht gerne man hat in dieser Folge sowieso sehr viele Stephen Moffat-Tropes quasi, die er einfach, die er einfach sehr mag, was er gerne macht. Er ist auch der Showrunner zu der Zeit gewesen. Das heißt, er derjenige, der die Entscheidungen trifft und der die anderen, mit den anderen Autoren zusammen die Arc für die Serie, für die Staffel macht. Und dann sagt, naja, über die Staffel hinaus muss das und das passieren. Der war auch sehr dafür, dass da eben tatsächlich eine größere Geschichte drüber steht, über der ganzen Staffel und nicht wie oft auch seit den 60ern in den alten klassischen Staffeln eigentlich jede Folge sehr für sich stand und man dann irgendwie eben Tür auf, man ist in einer anderen Welt und wieder Tür zu am Ende und man ist nächstes Mal wieder in einer anderen Welt. Aber hier hast du wirklich eine komplette Staffel, eine große Geschichte nochmal. Und das fand ich total, total schön. Es war total wichtig für mich auch als Doctor Who-Fan, dass ich mehr habe als nur Monster of the Week. Also er ist schon so der Kopf von der Serie, von dem Revival. Genau, zumindest in diesem Zeitraum. Also ja, er hat auch nur ein paar Staffeln gemacht und ist dann weitergezogen zu Sherlock. Also ist auch der Autor von Sherlock. Oh, was du ja auch nicht magst. Noch eine Serie, die ich nicht mag. Ja, genau. Und ich ahne, dass es eben an Stephen Moffat ein bisschen hängt. Ah, das Sherlock-Revival mit, wie heißt der, mit Bilbo als genau, Watson, ne? Genau, mit Martin Sheen. Freeman. Freeman, genau. Martin Freeman. Oh, der Arme! Martin Sheen. Nee, Martin Sheen ist okay. Charlie Sheen ist nicht schlimm. Martin Sheen war ein großer Darsteller. Martin Freeman als genau. Nee, war ich auch nicht so ein großer Fan davon. Vielleicht habe ich auch meine Probleme mit so britischen Serien von einer spezifischen Sorte. Ja, und okay, finde ich total geil erstmal, dass wir sagen, wir haben hier so eine Staffel, wo alles erzählt wird und geschlossen ist. Aber in der Christmas-Episode spielt das halt keine große Rolle. Ne? Kann ich auch nachvollziehen. Bisschen rausgenommen. Und die soll auch so ein bisschen irrealer sein? Also ist das ein Ziel, dass das ein bisschen außerhalb, ist es kanonisch trotzdem, was da passiert? Ja, was da passiert, ist trotzdem kanonisch. Das ist nicht das Ding. Ich bin fest davon ausgegangen, zum Zeitreisekonzept von Doctor Who, wo oft wild durch die Zeiten gereist wird, gehört, dass du die Vergangenheit nicht änderst. Das sagt auch der Doktor immer mal wieder, aber er hält sich nicht dran. Es gibt überhaupt keine Regeln in diesem ganzen Ding. Also wir werden noch zu mehr Sachen kommen, die keine Regeln haben. Aber ich dachte, es ist eine Grundregel, nein, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst, um Gottes die Zukunft zu beeinflussen. Nein, du darfst doch keine Regeln aufstellen, wenn du wild gehen willst. Du musst in jeder Folge denken, Moment mal, war da nicht eine Regel? Das geht doch nicht. Das ist genau dieses Wildgehen. Ich versuche es wirklich zu verstehen. Es gibt dieses Doctor Who-Universum, es gibt sehr viele Planeten. Ja. Der Doctor Who ist so ein zeitreisender Overlord, der von irgendeiner Sippe abstammt, die sich in irgendeinem Krieg mit irgendeiner anderen Sippe getötet. Willkommen bei Plur versteht die Welt nicht mehr. Aber ich finde es total süß, dass ich dir jetzt Dr. Who erkläre. Wie ist dieses Universum interconnected? Kennen die Planeten untereinander? Also wie kann so ein Planet existieren, der offensichtlich weiß, dass es die Erde gibt und dann extrem moderne Technik hat und gleichzeitig aber in so einem 19. Jahrhundert festhängt? Achso, das ist die Zukunft übrigens. Das ist die Zukunft der Erde, ohne die Erde zu sein, weil die Menschen die Erde verlassen haben. Das ist doch nicht die Erde. Achso, da sind die Menschen, haben die Erde verlassen, sind auf diesem Planeten gelandet. Aber warum? Das wird nicht groß erklärt, Flo. Das ist nur eine Hintergrundinfo, die ich dir jetzt geben kann, weil ich idiotischer Geek bin, was das betrifft. Aber warum sagen sie dann, okay, und jetzt machen wir wieder 19. Jahrhundert? Warum? Also, es ist ja auch von der Technik. Warum bauen sie plötzlich Maschinen, die aussehen, als hätte Apple nie existiert, wenn es die Zukunft der Menschheit ist? Weil Apple scheiße war irgendwann. Okay, es stimmt. Also, natürlich sind die Maschinen, die sie da haben, viel schöner designt als ein iPhone. Du. Aber trotzdem, ich verstehe sie sind zu nicht. Ihren Sinnen zurückgekommen. Sie haben gesagt, was Tim Cook, was? Aber zu ihren Sinnen gehören offensichtlich auch dreckige Straßen, kein funktionierendes Abwassersystem. Ja, aber das liegt vor allem, weil Catherine das Ganze dominiert und die Wolken da irgendwie kontrolliert und so. Das ist ja, und es ist ja auch verdammt nochmal Charles Dickens. Ja, also es muss ja ein Zeitungsverkäuferjunge am Anfang dastehen und sagen, Extrablatt, Extrablatt. Das ist natürlich so. Also, das schenke ich dir total. Ich finde den Einstieg, wenn wir zu diesem Planeten runterfahren ja. und haben dann diese Steampunk-Atmosphäre, ja. die in sich überhaupt nicht kohärent ist. Nein, natürlich nicht. Es ist geil. Es ja. ist diese Mischung aus, das ist, wenn ich mir vorstelle, wie Science Fiction irgendwie versucht, auf Dickens zu referieren ja. und irgendwas macht zwischen Steampunk mhm. und diesem viktorianischen und ja. so und aber trotzdem ein bisschen Doctor Who-Irsen, ja. dann stelle ich mir sowas vor und denke, ja, das ist geil, das gefällt ja. mir. Und das sind Sachen, die auch mit Stephen Moffat zusammenhängen, der sagt ganz, ganz oft, und das wird uns noch ein paar Mal begegnen in der Dramaturgie, es gibt einfach Dinge, die er setzt und sagt, okay, das musst du jetzt einfach akzeptieren. Es ist mir egal, wie du das in deinem Kopf sortierst, ich will es nicht begründen müssen, ja. ich will dir einfach sagen, das ist das Märchenelement und das akzeptierst du jetzt. Und das finde ich auch total legit, das mal zu sagen und nicht zu sagen, ich muss jetzt alles wirklich kohärent erklären, sondern es gibt eine Ausgangssituation und die nimmst du verdammt nochmal. Absolut. Das finde ich auch total cool. Gerade weil Science-Fiction-Serien die Tendenz dazu haben, besonders wenn sie so ein anhängliches Publikum haben. Ja. Und Dr. Who hat das ja auch. Ja, total. Zu übererklären, weil ja. das Publikum halt extrem kritisch ist auch. Ne? Ja. So, man kennt diesen Gag vor allem aus den Simpsons, wo dann irgendwelche Comic-Nerds da sitzen und ja. irgendwelche Star-Trek-Darsteller fragen, in Episode so und so passiert das und das. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir auf Episode so und so schauen. Ja, genau. Und Dr. Who sagt offensichtlich, I don't give a shit. Ja, und das sagt Stephen Moffat auf den Conventions direkt den Leuten ins Gesicht. Ja. Mir doch egal. Und das ist auch geil, weil dann weiß man, worauf man sich einlassen muss. Das ist ja. halt wirklich, wir haben hier Chaos, wir haben Fantasy. Ja. Und es muss nicht logisch sein. Es muss nicht irgendwie Sinn machen mit einer Staffel, die, keine Ahnung, 3 Jahre vorher stattgefunden hat. Es muss nicht zu der Episode passen, die aus den 60ern ist. Ja. Und das ist zumindest das, was ich bei Dr. Who, glaube ich, verstanden habe und auch ja. nachvollziehen kann. Noch irgendwie geil finde, dass es komplett Chaos ist. Er reist durch Zeiten, er reist ja. durch Dimensionen. Mal ist er auf einer alternativen Version der Erde in der Vergangenheit, mal ja. in der Zukunft. Ja. Mal ist er auf einem komplett anderen Planeten. Ja. Du kannst dir nie sicher sein, was in der nächsten Episode passieren wird. Ja. Ja. Du kriegst diese Welt vor den Latz geknallt und dann heißt es, deal with it. Ja. Und dann gibt es wirklich große Veränderungen, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, wo du denkst, wie jetzt? Der ist gar nicht wirklich Sohn von Gallifrey. Also es gibt so ein, Gallifrey ist das der Planet, ja. auf dem er angeht. Das ist sein Heimatplanet und wir dachten immer, er ist da irgendwie so ein typischer Gallifreyan-Bewohner. Und jetzt hat sich in den letzten Staffeln, haben sie einfach erfunden, dass er da auch nur adoptiert wurde und dass er noch woanders herkommt. Ja. Das ist okay. Aber das ist alles okay. Ich glaube, dann nehme ich das auch so. Dann, und kann ich erstmal in diese Welt eintauchen, weil ich finde ja. diese Welt geil. Also dieses Traumschiff ist total generisch, das ist mir egal. Ja. Aber das ist ja auch, dafür spielt ja keine Rolle. Genau. Aber die Welt ist cool. Die Welt, ja. in der wir da reingehen, ist cool. Ja. Und in diese Welt bricht dann ja der nicht passende Doktor ein, der anscheinend dein Lieblingsdoktor ist. Absoluter Lieblingsdoktor. Wieso? Komplett wertneutral gefragt. Okay, wieso ist also, das dein Lieblingsdoktor? Erstmal, möchtest du Tee, Plor? Oh ja, bitte. Wenn wir schon so britisch unterwegs genau. sind. Genau. Wir werden jetzt einmal Tee trinken und ich erkläre dir, während ich süffel, was das Ding ist. Ah, Moment, ich muss das sortieren. Ah, erstmal die Tasse vors Mikro und schön. Ist das nicht ein tolles Geräusch? Oh, ihr müsst auf Toilette? Sorry. Wenn ich mir ausgemalt habe, was für Content ich für Weihnachten produziere, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, dass es ist, mit einem Doctor Who-Nerd darüber zu reden, warum der Doktor, der jetzt auf dem Planeten mit den fliegenden Fischen landet, der coolste Doktor überhaupt ist. Wirklich nicht. Aber los, steig ein. Also was ich wirklich wichtig und geil finde an dem 11. Doktor von Matt Smith gespielt, und der bringt das so auch rein, ist, dass der so einen Slapstick-Doktor spielt, der wirklich unvorhersehbar einfach losspringt und irgendwelchen Scheiß macht und seine Art und Weise, sich zu bewegen, auch so slapsticky ist und man denkt, der hat ganz viele Buster Keaton, Charlie Chaplin und so Stummfilme geguckt, um sich einfach so eine Stummfilm-Slapstick-Figur zusammenzubasteln. Das finde ich schon mal geil als Basis. Ja. Dann ist der Doktor jetzt so vom Schreiberling her, was Stephen Moffat da geschrieben hat, alles, was er sieht, Und wenn es noch so kleine Dinge sind, die jeder übersehen würde, sind total aufregend und geil. Das heißt, er ist auch wahnsinnig begeisterungsfähig und auch von einer Sekunde auf die andere. Plötzlich hat er eine Idee und plötzlich ist die Welt eine völlig andere, weil er was ganz anderes draus macht. Dieser Doktor hat ADHS. Absolut. Und ich finde es ganz, ganz, ganz toll, weil er auch so viele One-Liner mit reinbringt, die man auch verpasst. Ich habe dir gesagt, du sollst Untertitel anmachen. Hast du es gemacht? Weiß ich nicht mehr genau. Weil es ist nicht alles verstehbar. Ich hatte Untertitel an. Im ersten Blick. Und ja. Dann verpasst du so viele Gags, weil er die einfach in einem Nebensatz unterbringt und weiterredet und dann noch irgendwie da und dann heißt der Weihnachtsmann eigentlich Jeff und das kriegt man einfach nicht mit, wenn man... Why? Und er heiratet Marilyn Monroe? Ja, genau. Das ist Doctor Who, wo du dann sagst, okay, ich will aber, also als Stephen Moffat, der das Ganze schreibt, wenn ich schon jemanden habe, der in der Zeit reist und alles Mögliche erlebt, dann will ich dem sowas von so viel andichten, dass der mit dem Weihnachtsmann dicke ist und er weiß, dass der Jeff heißt und dass er mit Marilyn Monroe geschakert hat und die gesagt hat, ja, dann lass uns doch heiraten und er dann irgendwie wegstolpert. Das gibt's in diesen Staffeln gibt's das massiv viel. Also ich finde, es macht absolut Sinn, dass du den Doktor magst, weil also das, was du gerade sagst, was du in ihm siehst, sehe ich auch total in ihm. Ja. Dieses Hyperaktive, er kommt durch den Kamin gefallen. Ja, genau. Er sagt, ich bin da gerade drüber geflogen und dann sah ich da so auf diesem Dach einen Schornstein und dachte, es ist Weihnachten. What the fuck? Ich gehe einfach mal. Und er ist so sprunghaft und er ist dann da und zeigt das Foto und dann sieht er die Maschine und sagt, oh, guck mal hier. Und dann die Maschine ist, warum geht das nicht? Und diese Maschine ist isomorph. Nein, das gibt's doch überhaupt nicht. Oh, die ist isomorph. Er ist so schnell. Und es ist so durcheinander und es ist wirklich, er ist wie ein kleines Kind. Ich kann das von kleinen Kindern. Ganz genau das ist das. Dieses Sprunghafte und dieses Neugierige. Ja, und das liebe ich daran. Es ist super witzig. Er ist super albern, super verspielt. Ja. Es ist unglaublich geil. Und auf der anderen Seite, was ich auch wichtig finde für ihn ist, dass er überall Platz für Hoffnung sieht. Egal wie schlimm die Situation ist, die Leute, die er anschaut, er guckt immer in die Lücken rein, wo irgendwo das Gute lauert, Hoffnung ist in den schlimmsten Figuren, die er vor sich hat. Ich dachte, das wäre ein Trademark für diese Folge, dass wir einen Bösewicht haben und er guckt diesen Bösewicht an und sagt, ah, du hast das Kind nicht geschlagen. Genau. Weil das ist natürlich so voll das Weihnachtsthema, dass auch in dem fiesesten Cringe oder Scrooge oder Johannes ein Weihnachtsengel stecken kann, ja, genau. Der eigentlich nur das Gute will. Ja, und das ist eben nicht nur in dieser Folge so, sondern das ist ein Trademark von dem Doktor, von dieser Version des Doktors. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Es ist auch ein bisschen ein kompletter Trademark der Serie, dass man immer guckt, dass man das Gute rausholt. Aber andere Doktoren haben deutlich düsterere Seiten, die sie gezeigt bekommen, also die wir als Zuschauer gezeigt bekommen. Finde ich auch gut, aber er macht das so, er spielt das auch einfach so toll, dass ich es wichtig finde, dass er nie mit Waffen das Ganze löst, was da passiert, sondern immer irgendwie mit Hoffnung. Ja. Ich finde ihn tatsächlich putzig, ne? Ich finde ihn wirklich witzig. Er hat so was voll Kindliches. Ja. Ich finde das liegt nicht an ihm, weil das ist dieses, es gibt halt das Grundproblem bei Doctor Who, dass die Konflikte nicht sonderlich stark sind. Ja. Und wenn er so spielerisch mit diesen Konflikten umgeht und sagt, ah ja, ich habe schon eine Idee, wir retten das auf 40.000 Menschen, ja, kein Problem, kriegen wir alles hin. Ja. Tut das nicht unbedingt dem Konflikt gut. Ne, der wird dadurch nicht ernster und nicht dramatischer. Aber es ist auf der anderen Seite, also du verlierst ein bisschen Dramatik, aber was du gewinnst ist, wie der Doktor vor einem Hai steht und sagt, okay, wir haben vier Versuche. Jeder hat zwei Arme. Wir holen jetzt dieses Ding da aus dem Maul von dem Hai wieder raus. Es ist auf jeden Fall voll witzig. Es ist auch tatsächlich, wenn ich akzeptieren kann, dass ich hier nicht ernst, also kein ernstes Drama ist klar, aber auch keine ernstes Science-Fiction mit einer apokalyptischen Drohungslage sehe, sondern einen, keine Ahnung, Typen, der da rumhüpft, hyperaktiv. Und übrigens, schaut euch mal Bilder von Matt Smith an, wie der heute aussieht. Ja. Der Typ ist ein Biest. Ja. Der ist überhaupt, wir haben hier diesen dürren, lustigen, kindlichen, der so rumhüpft. Das war der jüngste Doktor zu der Zeit. Der war irgendwie Ende 20. Und Matt Smith ist voll der Kerl mit hartem Kinn und hart und breiten Schultern. Mhm. Und er sieht nicht aus wie dieser Typ, den wir hier am Rumhüpfen sehen. Ist total krass. Genau, nee, aber ich finde das witzig und finde es auch sympathisch, auch gerade, weil er natürlich weil das mit diesen Rollenklischees von den harten Kerlen bricht. Ja. Und es ist einfach ein Stable in der Geschichte. Geschichte des Genre-Kinos auch, dass unsere Fantasy- und Science-Fiction-Helden auch meistens harte Kerle sind oder Menschen auf dem Weg zum Mann. Zum Beispiel, klar, sowas wie Luke Skywalker ist was anderes. Ja. Aber das ist ein Teenager, aber der wird zum Mann im Laufe der Handlung. Genau. Und dann haben wir aber so Typen aus Science-Fiction-Serien wie Captain Kirk. Ne? Ja. Und wenn wir dann, können wir auch 20 Jahre, 30 Jahre vorspringen, dann haben wir in Deep Space Nine, haben wir einen Captain, der genauso breitschultrig ist. Mhm. Wir haben den Denker Picard dazwischen, aber trotzdem, wir haben irgendwie Männer. Ja. Und einen Protagonisten, einen Helden, der das Kindliche und Naive, dieses Unbescholtene so überbetont, das ist ungewöhnlich. Total, ja. Der nichts Böses im Sinn hat, der auch ein bisschen naiv ist, ein bisschen blauäugig ist, der viel lieber rumspielen will. Mhm. Egal, wohin wir springen bei unseren Science-Fiction-Helden, es sind dann doch immer so typische Männlichkeitsideale, wie du hast alles im Griff, du hast einen Plan, du bleibst bei deinem Ziel treu, du bist nicht sprunghaft, du bist nicht kindlich, du bist nicht naiv. Mhm. Und das ist cool, das finde ich sympathisch, dass das damit aufgebrochen wird. Ja. Was ich wichtig und wesentlich finde, was aber in dieser Folge jetzt nicht so wahnsinnig viel zum Tragen kommt, ist, dass Doctor Who es nicht verpasst, ihnen auch immer wieder so melancholische Momente zu geben in verschiedenen Episoden. Auch so, der Doktor ist wahnsinnig alt, hunderte, tausende Jahre alt, ne? Und der hat einfach viel erlebt. Und der drückt das natürlich weg, indem er diese kindliche Seite vorkehrt, ne? Und das gibt dann immer mal wieder Episoden, wo man das auch so ein bisschen sieht und die Tragik hinter der Figur ein bisschen hochholt und so. Das gibt's auch und das finde ich schon auch wichtig. Bei Doctor Who ist ja ganz wesentlich dieses Reinkarnationsthema. Genau. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet eine Reinkarnation für einen Doktor nicht nur einen neuen Körper, sondern auch eine neue Persönlichkeit, ne? Genau. Und er, glaube ich, sagt am Ende, ich werde mich immer daran erinnern und ich werde es immer lieben, den Moment lieben, als ich war. Also im Sinne von, ich habe eine bestimmte Persönlichkeit, die ich sehr mag und die will ich eigentlich nicht aufgeben durch eine Reinkarnation. Was viel darüber sagt, dass jeder Schauspieler, der die Rolle übernimmt, sein eigenes Ding machen soll. Ja. Ne? Und das wurde am Anfang, es gab ja am Anfang, um die Geschichte so ein kleines bisschen reinzugehen, William Hartnell oder wie er hieß, hat den als erstes gespielt und da war es noch gar nicht so richtig klar, dass der irgendwie reinkarnieren könnte oder sowas. Ne? Auch die ersten Episoden widersprechen so ein bisschen dem, wie es später sich entwickelt hat mit Tochter, hat er eine Tochter, hat er keine Tochter oder ist das seine, egal. Er hat einen Companion gehabt gleich am Anfang, einen weiblichen. Ich hab die erste Doctor Who Episode, die noch erhalten ist, gesehen, weil es mich interessiert hat, ich fand das so langweilig. Es ist dröge, ne? Oh, ja, es ist ja, so ja. langweilig. Okay, Entschuldigung, weiter. Aber William Hartnell hat irgendwann gesundheitliche Probleme gehabt und dann wollten sie aber die Serie nicht absetzen, nur weil er irgendwie nicht mehr konnte. Und er wollte auch nicht aufhören so richtig und sie mussten ihn ein bisschen zwingen dazu, dann aufzuhören, weil es einfach nicht mehr ging, weil es auch das mit den Dreharbeiten schwieriger wurde. Und dann haben sie einen anderen Person eingesetzt als eine Ablöse und haben dann erfunden, dass der Doktor reinkarniert. Schon mehr als James Bond gemacht hat. Genau. Genau. Weil wie du von Sean Connery zu Roger Moore kommst und von Roger Moore zu Timothy Dalton, das kannst du mir auch nicht mal mit angleichenden Schönheitsoperationen erklären. Vor allem, als es in die falsche Richtung geht, aber das ist egal, das ist ein anderes Thema. Und als es 1963 das erste Mal über den Bildschirm flimmerte, ging es wirklich um Kinder als Zielpublikum. Es ging darum, Kinder mit Science-Fiction-Elementen an Science, also an Wissenschaft ranzuführen und ihnen ein bisschen was zu erzählen über bestimmte Dinge, wie wir die Welt sehen und wie Dinge funktionieren. Und es war viel mehr so als Educational-Programm gedacht. Und das hat sich dann schnell, der Science-Fiction-Charakter hat sich schnell mehr entwickelt als der Educational-Charakter irgendwie. Aber diese Wurzeln sieht man immer noch, finde ich, so ein bisschen. Vor allem auch in diesem leicht Trashigen, was das immer hat. Weil man irgendwie versucht wenn man nicht sehr viel Geld von der BBC bekommt, so versucht aus Bubble-Wrap-Folie 2, 3 Monster zu bauen, die dann irgendwie gruselig sein sollen. Also so ein bisschen in der Richtung. Um das vielleicht nochmal zu sagen. Johannes redet von einer Serie, die 1963 gestartet ist. Es ist 60 Jahre her. Ja. Und vielleicht um einfach nochmal, du kannst gleich weitermachen mit deiner Geschichte. Seitdem hat das Ding über 880 Episoden produziert. Ja. Das ist der Wahnsinn. Es gab leider die düsteren Jahre der 90er, weil 89 wurde das Ding abgesetzt. Ich weiß nicht, wer auf die hirnrissige Idee kam, das Ding abzusetzen, aber es wurde gemacht. Und dann gab es so einen kleinen Film mit Paul McGann als achten Doktor, weil sie einfach einen Film machen wollten und das nicht ganz sterben lassen wollten. Und dann gab es 2005 halt das Revival. Ja. Es war so ein bisschen im Zuge dieser, die Serien kommen zurück, ne? Anfang der 2000er hat es angefangen, was sich dann bis Ende der 2010er gehalten hat, dass Serien als das bessere Unterhaltungsformat gesehen wurden. Das hat sich so langsam entwickelt und dann gab es wirklich so den Höhepunkt mit sowas wie Breaking Bad oder Orange is the New Black oder Game of Thrones, wo es einfach klar war, okay, Serien haben gerade Filmen den Rang abgelaufen. Mhm. Und es hat sich wieder ein bisschen zurückverschoben. Also wenn wir heute über Serien reden, reden wir, glaube ich, anders als vor 10 Jahren über Serien. Mhm. Aber mit 2005, mit diesem Revival, steht Dr. Who ja zusammen mit so Serien wie Die Sopranos und Lost. Ja, quasi am Anfang von dieser Entwicklung, wo es hieß, oh krass, was man mit Serien alles machen kann, erzählen kann. Ja, ja. Und wahrscheinlich haben die Leute, die es gemacht haben, sich gedacht, ja, da haben wir es seit den 60ern machen wir das. Warum habt ihr uns abgesetzt? Und Russell T. Davis, der damals dafür verantwortlich war, das als Executive Producer wieder hochzuholen, der hat das wirklich gut gemacht. Also ich fand die erste Staffel nicht so gut, aber er hat das gut geschafft, das wieder hochzuholen und auch in eine andere Form zu gießen. Ja. Nämlich mehr noch dieses Storytelling nach vorne zu stellen und nicht nur zu sagen, übrigens, wir sind auf einem anderen Planeten, der funktioniert so und der funktioniert so, sondern wirklich Character Arcs zu haben und so. Und alles das, was eben dieses Revival sowieso mitgebracht hat, auch auf anderer Ebene, eben bei Orange is the New Black und so weiter, dass die Character Arcs wichtig geworden sind. Es hat sich ja auch ein riesiger Hype um diese, gerade durch dieses Revival entwickelt. Also ich glaube, viele Menschen, die Doctor Who nicht kannten und nie davon gehört haben, wie ich auch, sind erst mit dieser 2005er Serie drauf gestoßen. Und es wird ja sogar teilweise, die zählen neu, ne? Also man sagt irgendwie, das ist das Revival und erste Staffel und wir sind jetzt, deswegen sind wir jetzt in der 5. Staffel, obwohl wir in der 2 Millionsten sind. Und es ist eine Lieblingsserie von ganz vielen Geeks geworden. Also auch so mit dem Stellenwert, es geht gar nicht darum, dass es so die Masse an Leuten erreicht. Es ist kein Mainstream. Es ist in UK absoluter Mainstream. Absoluter Mainstream. UK ist nicht so groß. Weltweit ist es kein Mainstream. Aber diese Folge, nur als Einsortierung, hat, ich glaube, knapp auf Platz 2 gesessen, was an dem Tag, an Weihnachtstag, wo alle wollen, dass du deinen Fernsehsender guckst, hat der es geschafft, vor den 12 Millionen Leute. Alter, krass. Ja, okay, es ist in UK, es ist groß. Bei uns ist es ist halt ein Nischen- und Geek-Programm, aber was vor allem, was ich total faszinierend finde, und das ist auch ein Grund, warum ich es eigentlich mögen will, warum ich Dr. Who mögen will, es geht gar nicht darum, dass es extrem viele mögen, sondern diese Inbrunst, mit der es Menschen mögen, die Fans davon sind. Diese Leidenschaft dafür und dieses, okay, ich kenne jeden Doktor mit Namen und ich kann dir sagen, was die Charaktereigenschaften sind und welche Planeten da ist. Und bei diesem Universum, das 60 Jahre alt ist, selbst mit Pause, es ist einfach krass, was du an Trivia-Wissen hast, was dir fürs Leben überhaupt nichts bringt. Über irgendwelche Planeten und Sprachen, das ist halt wie so Klingonisch können. Ja, genau. Es ist komplett überflüssig und ich finde es toll. Ich liebe Menschen, die sowas machen, die sich von sowas begeistern lassen. Ja. Ich glaube, das Geheimnis ist ein kleines bisschen auch, um den Bogen zu schlagen, diese Reinkarnation bedeutet, dass es immer wieder fresh ist. Du hast immer wieder die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen. Die Zeit entwickelt sich einfach. Und wenn du nicht als Serie, wie zum Beispiel James Bond, was du vorhin gesagt hast, ordentlich auf Züge aufspringst, die einfach gesellschaftlich ins Rollen gekommen sind, dann verlierst du irgendwann. Und Dr. Who schafft es mit jeder Reinkarnation, sich wieder neu anzudocken und zu sagen, okay, das ist unser neuer Doktor, neue Spielregeln, neuer Charakter. Unser Grunduniversum existiert, aber wer weiß, ob das noch gilt. Und dann kann jeder neu andocken und auch jeder neu einsteigen und sagen, okay, das ist was für mich. Oder eben vielleicht dann nicht mehr, weil der Doktor vielleicht so anders ist, dass du die Serie mal ein paar Mal aussetzt und dann der nächste Doktor ist vielleicht wieder was für dich. 13 Doktoren hat es gebraucht, bis die erste Frau da war. Ja, das ist schon... 15, bis der erste Schwarze. Ja. Und ich weiß, ich habe es nur am Rande mitgekriegt und ich glaube, ich gehe nicht davon aus, dass das die Doctor Who-Fankreise waren, aber ich weiß nicht genau. Ich weiß, dass das begleitet war von diesem typischen rechten Nerd-Aufschreien, wenn plötzlich deine Lieblingsfigur nicht mehr deinem Bild entspricht. Ja. Und das ist schrecklich, die sollen halt die Schnauze dieses halten. Rechtes Nerdtum. Wie krass war das denn? War die Diskussion darüber tatsächlich in den Doctor Who-Kreisen? War das da eher weniger so Thema oder auch? Das Schöne ist, dass es natürlich Leute gibt, die diesen Aufschrei machen, also auch im Doctor Who Fanbase in den Zeitschriften und was es alles gibt, diese Diskussion gab. Aber dadurch, dass Doctor Who seit den 60ern immer wieder neu fresh ist und diese Diskussion mit jedem neuen Doktor passiert, egal ob es jetzt ein Schwarzer ist oder ob es eine Frau ist und man dann zusätzlich noch ein Thema hat, an dem man sich festhängen kann, immer haben Fans gesagt, oh nee, aber der alte war besser. Weißt du? Und jeder neue Doktor muss erstmal durchs Dorf getrieben werden, damit er seine Runde gemacht hat und alle mal sagen können, naja, ob das was wird. Und dann ist er der Fanliebling und alles ist in Ordnung. Aber bei der Frau und dem Schwarzen ist es trotzdem nochmal was anderes, oder? Weil sich da natürlich war es eine andere Nummer, weil es eine andere Konnotation auch nochmal hatte. Aber go woke, go broke. Ja, genau, solche Sachen. Aber dadurch, dass eben das schon als System in sich, also im Fandom als System schon existierte, dieses einmal durchs Dorf treiben und dann ist wieder gut und alle mögen's, wurde das auch relativ schnell glatt gebügelt, weil alle gesagt haben, ja gut, kennen wir haben den Kreis jetzt, den Cycle jetzt durch und Jodie Whittaker wird jetzt ordentlich unterstützt. Ich habe halt diese ganzen Diskussionen über den Doktor, dass der neue Doktor nicht so cool ist und so, habe ich nie mitgekriegt. Ja. Bis halt ab dem 13. Doktor 2017, als Jodie Whittaker das gemacht hat, weil sich die ganzen Rechten drangehängt haben. Mhm. Und aber auch leider, weil einige Nerds dann plötzlich ihr rechtes Ich entdecken. Mhm. Und das war ja auch genau dasselbe wie mit der Diskussion über die Ghostbusters-Frauen. Ja. Es ist so hässlich, was für sexistische Ausbildungen es innerhalb der Nerdkultur plötzlich gibt. Und wie du feststellst, dass du denkst, Leute, die sich für Themen begeistern, die eigentlich zeigen sollten, dass sie offen sind, dass sie kreativ, fantasievoll sind, dass die plötzlich zeigen, was für konservative Spießgesellen sie sind. Ja. Das ist echt hässlich. Das ist halt, keine Subkultur ist davor gefeit, dass da auch solche Leute drin sitzen. Das ist halt so. Und wenn Leute was besonders lieben, dann sind sie auch sehr schnell dabei, sowas besonders hart zu verteidigen. Und sehr anfällig dafür, auch von den Rechten eingefangen zu werden. Ja, ne? Total. Weil die Rechten sind immer wirklich gut drin, dann sich auf sowas drauf zu stürzen und das noch mit anzufeuern. Ja. Aber man muss da trotzdem nochmal dazu sagen, dass auch jetzt die neuen Staffeln und auch, das fängt auch hier in dieser Staffel schon an, das LGBTQ-Thema viel, viel stärker auch in Fokus geraten. Und ich finde, dass sie das fast immer wahnsinnig gut in die Storys eingebaut haben, ohne dass man das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich aber auch noch Quote machen. Also nicht immer. Aber es gibt schon auch Geschichten, wo man denkt, ah, okay, das war jetzt irgendwie so eine Entscheidung. Aber meistens sehr gut eingebaut, ohne dass man, also da musste man schon wirklich es sehr drauf anlegen, stunk machen zu wollen. Es bietet sich auch total an bei so einer Serie, die so als universelles Thema irgendwie hat, dass es eine Fluidität gibt in Persönlichkeit, im Körper. Ja. Dass du nicht eine festgesetzte Entität bist, die in eine klare Kategorie passen muss, sondern dass du vieles sein kannst und Verschiedenes und dass du dich entwickelst und so weiter. Was so als universeller Überbau ja eigentlich was total Schönes ist. Ja, voll. Aber dann haben wir in dieser Episode die Frau, die voll das Tool ist. Oh, scheiße. Und die absolut abgedroschenste sexistische Märchenhandlung mit der Eingefrorenen, die nur noch wenige Tage zu leben hat, um am Schluss dann in ihrem letzten Tag den alten Sack zu sehen und zu sagen, ey, der Altersunterschied ist mir vollkommen egal. Und ich mache übrigens auch nichts außer singen und krank sein, wie du schon erwähnt hast. Ich wollte kurz bevor wir aufnehmen, dich nochmal zur Seite nehmen und sagen, können wir das vielleicht einfach verschweigen? Und jetzt holst du es ganz groß raus. Das sind die perfekten Tropes, die du in einer Tropes vs. Women-Folge platzieren kannst. Ja, aber wirklich, es tut mir so leid. Mir hat es jetzt beim Gucken, habe ich wirklich gedacht, ach fuck, die arme Frau. Die übrigens eigentlich keine Schauspielerin, sondern Opernsängerin ist und wirklich das gesungen hat, was da zu hören ist. Ja. Und auch live am Set gesungen hat, danach natürlich noch einmal eine Version im Studio aufgenommen hat, weil das nochmal unterfüttert werden muss mit allem Möglichen. Aber man sieht, finde ich, dass sie tatsächlich live singt und es ist beeindruckend. Catherine Jenkins, die tatsächlich eher so eine klassische Sängerin ist, die alles Mögliche gesungen hat und die auf großen Bühnen gestanden hat und für Päpste gesungen hat. Und genau, die hier vor allem singen darf. Ja, und die auch sehr nervös war, was die Rolle betrifft, weil die hat vorher nie gespielt. Die hatte nichts, was das betrifft. Und dann haben sie sie vorspielen lassen und waren recht beeindruckt und haben gesagt, wow, okay, ja klar, dann nehmen wir dich doch einfach. Weil der Plan war eigentlich vorher, sie einfach als Sängerin einzusetzen und dann eine Schauspielerin lip-sinken zu lassen. Ja. Und dann hat sie aber Vorsprechen bekommen, hat das gemacht und dann haben sie gesagt, ja komm, dann mach's doch einfach selber. Ihre Rolle ist ja auch relativ klein. Ne? Sie muss nicht viel machen, als sich wundern und sich freuen und einmal ein bisschen traurig sein. Und dann ist es vor allem der Gesang, den sie macht. Und ja, natürlich, das ist schön. Also wenn sie ja, Kölnhai singt, toll, sie kann einen Hai zum Schlafen singen und auch wirklich genau im Zentrum der Handlung. Und auch wenn ich an Weihnachten denke, nicht an Planeten denke, bei dem die Fische in der Luft schweben. Mhm. Das ist jetzt nicht meine erste Weihnachtsassoziation. Fische in der Luft? Ja. Also aber es ist doch die Welt, du musst ja eine Welt erschaffen, die anders ist als die Erde. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Ja. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Und neben ihr dann natürlich die größere Figur ist unser Catherine von. Ah, Catherine. Gespielt von Michael Gambon. Der wahnsinnig gut ist, oder? Albus Dumbledore. Albus Dumbledore, genau, hat er gespielt. Der zweite übrigens, nicht der erste, der gestorben ist. Albus Dumbledore. Harry Potter ist dafür verantwortlich, dass Menschen sagen, oh ja, Maggie Smith, natürlich, die tolle McGonagall. Oder dass Menschen sowas sagen wie, oh, John Hurt, natürlich, der großartige Garrick Ollivander. Robbie Coltrane, kenne ich, der hat doch den Hagrid gespielt. Alles Harry Potter tolle hat eine Schauspieler, die riesige Schauspieler, genau, Entschuldigung, ja, genau, Giganten der Schauspielkunst, ja. Komplett versaut auf eine Rolle reduziert. Das tut einem schon ein bisschen weh, aber naja, das Problem ist sowieso existent, weil Maggie Smith, die hat ja mit jeder Rolle, die sie gespielt hat, weil sie alle immer so ikonisch waren, wurde sie immer nach der Rolle nur noch damit assoziiert. Und dann kam die nächste Rolle, dann war die wieder so ikonisch und dann hat man sie nur noch damit assoziiert. Das ist halt dann einfach, das ist das Schicksal dieser Frau gewesen. Ich finde es halt vor allem für die alten und für die alten Größen der englischen Schauspielkunst ist es halt wirklich hart, weil die Menschen, also teilweise sind das auch einfach, also Mike Gambon war ja auch vor allem so ein Bühnendarsteller. Ja. Die Menschen kennen sie halt nur aus Harry Potter. Wenn man Michael Gambon sieht, denkt man, man denkt halt Albus Dumbledore. Mm. Und er war ganz großartige Sachen auf der Bühne, hat er gespielt anscheinend. Ne? Er war Othello. Mm. Er war einer der größten Theatersteller seiner Zeit. Mm. Wäre fast James Bond geworden in den 60ern. Oh, wirklich? Ja. Krass. Und die haben auch tatsächlich gedacht, dass sie den nicht kriegen. Ne? Also er stand auf der Liste der Leute, die wir vielleicht mal fragen, vielleicht haben sie ja Zeit. Wer weiß. Aber der Produktionsleiter da, der hat gedacht, das wird nix, den können wir vielleicht mal kurz antippen und dann dreht er sich um und sagt, was ihr? Nein. Und dann hat er zugesagt und alle waren völlig baff. Und es ist so ein Ding, dass Dr. Who öfter mal bei den Größen anfragt und dass die Leute dann auch sagen, klar, machen wir, oder ist es nicht so? Also bei Harry Potter zum Beispiel, offensichtlich war Harry Potter so, dass alle mitspielen wollten, ja, weil es gibt keinen englischen Darsteller, der da nicht drin war. Das war ja das riesige englische Ding, das ist ja auch so ein bisschen Patriotismus, genau, ne, damit zu machen. Und ich nehme auch an, dass Dr. Who so ein Patriotismus-Ding ist, dass man sagt, ja klar, wenn Dr. Who anfragt, dann macht man damit. Aber dafür haben sie zu wenig große Stars, muss man sagen. Ah. Also so viel Stars sind es jetzt auch nicht. Hin und wieder mal was, aber dann muss man eher sagen, sind das die Leute, die aus Doctor Who rauskommen und große Stars werden. Also Matt Smith zum Beispiel. Ne? Ja. Der war auch vorher ein toller Schauspieler, aber in dem Alter war er noch nicht der krasse, große Matt Smith, den er heute ist. Ja. Hat ja auch ganz große Sachen gemacht danach. Michael Gambon spielt zum einen Catherine Zadig. Und seinen Vater. Und seinen Vater mit einem Bart angeklebt. Was ich eine tolle Entscheidung finde. Das funktioniert super. Naja, auf jeden Fall. Ich finde es auch absolut schlüssig, dass sie das machen. Ja. Und Mr. Zadig ist Mr. Scrooge. Ganz eindeutig. Wir haben hier den grimmigen, schlecht gelaunten alten Typen, der eigentlich, es fehlt wirklich nur noch, dass er sagt irgendwann so, Hamburg. Hätten sie sogar einbringen können und es hätte nichts schlechter gemacht. Es hätte absolut gepasst. Er ist der Christmas Carol Protagonist und dem Doktor fällt es ja selbst auf, dass er hier einen Christmas Carol Protagonisten vor sich hat, wenn er ihn sieht. Das heißt, es gibt so eine Prämisse, die uns das alles verzeihen lässt, was da passiert, weil wir haben hier die Referenz ganz. Wir erleben hier die Christmas Carol mit den drei Geistern, der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht, der zukünftigen Weihnacht. Natürlich nur, weil Dr. Who selbst offensichtlich Charles Dickens gelesen hat, Fan von Charles Dickens ist. Und beziehungsweise mit ihm abgehangen hat wahrscheinlich. Natürlich hat er das. Gibt es eine Episode, wo er mit Charles Dickens abhängt? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber kann ich mir voll gut vorstellen, eine Weihnachtsepisode. Natürlich. Und er stellt fest, okay, ich habe hier einen Scrooge-Typen. Mit dem ziehen wir jetzt das Charles Dickens-Programm durch. Und das ist in einer sehr schönen Szene, weil er spricht gerade mit Amy, die auf diesem Raumschiff ist, das da abstürzt. Und im Hintergrund dudelt eine Weihnachtsmelodie. Ja. Und sie kann ihn nicht richtig verstehen, weil die Melodie zu laut ist. Und sie fragt, was? Und er sagt so, ja, hier ist Musik im Hintergrund. Und im Englischen ist es, there's a Christmas Carol. Christmas Carol. Und sie fragt nochmal, was? Und er sagt dreimal, a Christmas Carol. Und dann guckt er zu sich selbst hoch und denkt sich, ah, a Christmas Carol, das mache ich jetzt. Vor drei Jahren, ja, haben Johannes und ich uns das angetan. Wir haben uns mit The Christmas Carol auseinandergesetzt. Ja. Wir haben eine Weihnachtsepisode gemacht. Damals waren wir noch so wahnsinnig und wollten alles, was zu Weihnachten passt, in eine Episode packen. Wir haben also dieses Konzept, dass wir die gesamte Weihnachtszeit mit Episoden füllen, die habe ich Johannes aufgezogen und die machen wir auch tatsächlich erst seit 2 Jahren. Ja, und davor haben wir A Christmas Carol und im Jahr darauf Grinch gemacht. Genau, das waren unsere Weihnachtsspecials. Und wir haben Christmas Carol, wir haben die Verfilmungen geguckt und zwar, wir sind all in gegangen. Wir haben, glaube ich, 5 Verfilmungen oder so geguckt. Wir haben noch mehr geguckt. Also ich weiß noch, du hast da noch ein paar geguckt, die ich nicht geguckt habe. Ja. Wir hatten irgendwie dann am Schluss so einen Katalog von 10 Dingern, über die wir geredet haben. Das war der Wahnsinn. Also auch eine extrem lange Episode. Aber man kann sich das am 25. super anhören, weil man hat ja Zeit. Absolut, ihr habt Zeit. Hört euch das an, weil es ist total interessant, was aus Christmas Carol gemacht wurde. Ja. Ich glaube, meine liebste Weihnachtsgeschichte, also irgendwie so, wenn ich an Geschichten für die Weihnachtszeit denke, muss ich immer daran denken und jetzt kann ich endlich mit ein bisschen Wissen kommen, nachdem ich die ganze Zeit der Fragende, der Publikumsavatar war, der die Fragen gestellt hat. 1843 veröffentlicht. Hey, von Charles Dickens, der davor schon Geschichten geschrieben hat, der mit Oliver Twist großen Erfolg hatte, der in seinen Geschichten auch immer ein Stück seine Kindheit und seine Jugend in Armut verarbeitet hat. Seine Eltern waren verschuldet. Und er hat, David Copperfield hat er davor geschrieben. Ich muss aufpassen, dass ich das jetzt nicht durcheinander bringe. Ja. Und er hat sich immer mit Armut beschäftigt und die Idee für Christmas Carol kam ihm tatsächlich auch, weil ihm die armen Kinder auf den Straßen so leid getan haben. Er ist mittlerweile ein bisschen etablierter Journalist, der Geld verdient hat, der auch mit seinen Geschichten, die er veröffentlicht hat, Geld verdient hat. Und daraufhin hat er diese Geschichte geschrieben, um halt wirklich eine schöne Weihnachtsgeschichte zu schreiben, die gleichzeitig aber auch, so ein soziales Plädoyer ist, weil es auch darum geht, dass die Reichen spendabler sein könnten. Ja. Und, es geht um soziales Gefälle im Grunde. Ja. Ein riesiger Hit, also von Anfang an. Die wurde überall in allen möglichen Sprachen übersetzt, wurde überall vermarktet, war ein riesiges Ding. Mit dem Grund, dass es einen riesigen Konflikt gab um die Frage, was bedeutet Urheberrecht im 19. Jahrhundert? Charles Dickens mittendrin. Ja. Der hat nämlich sich wirklich darum bemüht, anerkannt zu werden für seine Werke und auch bezahlt zu werden, nachdem in Amerika und Kanada anscheinend Kopien von seinem Buch überall rumgeflogen sind, ohne dass er auch nur einen Cent dafür gesehen hat. Ja. Und genau, ein riesiges Ding, das dann auch entsprechend rezipiert wurde und 2 Millionen Mal verfilmt wurde. 1901 war die erste Verfilmung. Also wirklich mit der Uhrzeit des Kinos. Ja. Genau, und dann haben wir hier wahrscheinlich die 287. Verfilmung oder so vor uns. Und ja, du bist der Doctor Who-Fan. Was hältst du von der Kombo? Doctor Who und Charles Dickens. Doctor Who und Christmas Carol. Ja, Match made in heaven, absolut. Weißt du, was ich geil finde an dieser Episode? Es ist ja so, dass Doctor Who immer auf Zeitreisen aus und so ist. Aber oft gibt es Episoden, wo sie einfach irgendwo ankommen, wo es in der Vergangenheit oder sowas ist und dann erleben sie ihr Abenteuer, dann steigen sie wieder ein und reisen weiter in eine andere Zukunft oder in eine andere Vergangenheit. Hier ist das Zeitreisethema intrinsisch für diese Geschichte. Ja. Du kannst diese Geschichte nicht erzählen ohne Zeitreisen und ich finde es wahnsinnig toll. Das sind mir meine Lieblingsepisoden bei sowas, weil ich auch mit Zeitreisen, egal was, zurück in die Zukunft, du kannst mir alles vorsetzen, was mit Zeitreisen zu tun haben und ich finde es erstmal geil. Ja, und Zeitreisen sind ein cooles Thema. Ja. Und es ist immer so die spannende Frage, okay, wie lösen sie ihre Zeitreisenkonflikte? Genau, ja. Und diese Episode sagt auch, wie offensichtlich vieles bei Doctor Who, scheiß drauf. Ja, natürlich. Ich brauche keine inhärente Logik. Sprich, der Doktor kann die Vergangenheit beeinflussen, während er mit dem Gegenwärtigen, dessen Vergangenheit er beeinflusst, kommuniziert. Und der Gegenwärtige merkt live, wie sich's verändert, hat aber noch Erinnerungen an sein anderes Ich. Und während die anderen sowieso irgendwie, was war mit dem Gespräch davor? Also, er hat ja mit diesen Leuten geredet und er war bei ihnen zu Gast und what What the fuck? Es macht keinen Sinn. Also ich muss mal sagen, dass das schon so ein bisschen das ist, wie ich mir in meinem fantastischen Hirn Zeitreisen vorstelle, wenn du deine Vergangenheit veränderst. Dass dein Kopf zeitweise zwei Versionen von dir selbst hat. Weil es ja live quasi verändert wird. Es werden neue, das sagte auch der Doktor, neue Erinnerungen werden gebildet. Was ist mit den physikalischen Veränderungen? Eine Zeitreise beeinflusst ja nicht nur den Kopf, sondern auch alles andere, die gesamte Umgebung, die Wohnung. Das musst du ignorieren. Ach so. Außer wenn es um ein Gemälde geht. Jetzt gibst du schon auf. Es macht überhaupt, also Butterfly-Effekt spielt hier keine Rolle. Nein. Das Einzige, was sich ändert, ist das Gemälde in seinem Schlafzimmer und seine Erinnerung. Ja. Und selbst die wird noch irgendwie zurechtgebogen, dass er genau der gleiche Typ ist wie er. Also nicht, aber dass er genauso gelebt hat, aber dass er davor der gleiche Typ war, bis zu diesem Moment, wo er sich an die Erinnerung ändert. Es ergibt keinen Sinn. Ist das wichtig, Flor? Nein, aber es ergibt keinen Sinn. Das ist eine der Sachen, wo ich vorhin gesagt habe, Stephen Moffat legt dir das hin und sagt, das musst du jetzt einmal akzeptieren und jetzt hab Spaß damit. Ich bin davon ausgegangen, dass es so einen Zeitreise-Regel-Katalog gibt für Dr. Who, an dem sich die Serie einigermaßen hält. Wozu denn? Ich war voll irritiert. Da hat doch keiner Spaß mehr. Naja, weil bei der Vincent-Folge war es so ein großes Thema, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst und Vincent wird sich auf jeden Fall umbringen. Es geht um Vincent van Gogh. Ja, genau. Und es ist, wir können nichts tun, aber wir können ihm trotzdem nochmal ein bisschen Glück geben. Und es war toll. Es war wirklich toll. Ja. Aber für diese Episode brauchst du die Prämisse, dass das nicht geht. Brauchst du. Dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst. Also ich finde es tatsächlich geil, wie sie uns als Zuschauern die Zeitreise erzählen, indem sie sie auch Sadik erzählen, nämlich indem er dieses alte Video an die Wand projiziert sieht. Ich liebe es so, wie der alte Sadik, der gerade noch gesagt hat, Alter, du kannst ja raus hier, ich mache hier gar nichts. Dann plötzlich an die Wand geschmissen sein altes Ich sieht. Und in genau dem Moment, wo sich der Doktor aus der Tür verabschiedet, taucht er in dem Video aus der Vergangenheit auf. Und es ist so geil, weil dir das auch sofort sagt, was für eine Reise der Doktor macht. Du brauchst überhaupt keine Erklärung, du brauchst keine TARDIS-Geräusche oder sonst irgendwas. Du siehst sofort, wie er raus und wieder reingeht. Toll. Es ist ästhetisch halt auch einfach super. Wahnsinn. Also ich stehe sowieso auf Menschen, ich stehe auf Projektionen auf der Wand, wo Menschen dazwischen sind, die dann auch so halb anprojiziert werden. Ich finde sowas einfach schick. Ist das so ein Fetisch von dir, ja? Ja, und Projektionen auf schiefen Wänden, ohne Leinwand. Es ist einfach, es ist einfach schön, ich mag das. Das ist wirklich einfach ein schönes Bild. Und es ist dann auch toll in die Handlung eingebunden, dass wir genau diesen Wechsel haben. Und wir haben diesen Wechsel mehrmals, wenn er zum Beispiel dann den Code braucht für den Tresor und dann schnell zu dem Neuen reist, der ihm das für die Vergangenheit sagt, ist es super gelöst. Also das ist wirklich very sweet. Ja, weil ich dramaturgisch angetan davon. Super, super toll. Natürlich auch das Intro, wie der Doktor dann sich dem jungen Sadik, wie heißt er, Kazran, vorstellt. Und dann auch, ich weiß nicht, ob du das mit dem Psychic Paper verstanden hast, Wavy Lines. Er sagt ja einmal, hier, ich bin universell anerkannt als responsible adult. Ich habe es einfach ignoriert. Und das Kind sagt, da sind nur irgendwelche wavy lines auf diesem Papier. Das Papier ist Psychic Paper, das der Doktor oft benutzt, um Leuten zu sagen, übrigens, das ist mein Ausweis als. Und dann steht da drauf, was auch immer der Doktor gerade braucht, was für eine Funktion er hat. Also Minister für was auch immer, damit die Leute sagen, ah ja, natürlich, sie sind eine offizielle Stelle, dann kommen sie doch bitte rein. Ich sag doch, der Doktor ist OP. Und dann, das Geile ist halt hier, dass das Kind sagt, das sind wavy lines und der Doktor sagt, oh, na gut, one lie too big, finally. Kein responsible adult, nein. Das ist süß. Ich hab's halt einfach ignoriert. Ich hab's nicht verstanden. Ich saß da so ein bisschen mit großen Augen und dachte so, okay, irgendein Insider wahrscheinlich. Ja, danke, dass du es mir jetzt erklärt hast. Aber zumindest den Gag habe ich dann so weit mitgekriegt, dass ich dachte, okay, als das geht ja nicht durch. Das habe ich ja vorher auch schon geahnt. Und was ich auch super süß finde, sind diese Fische, die sie da dann einführen. Die Idee ist großartig. Dass wir auch Fische visuell haben, Dr. Who ist mit seinem CGI immer so am Rande des Trashes. Aber es ist auch 2010. Genau, deswegen auch. Naja. 2010 war schon mehr möglich als bei Dr. Who. Verzeih ihm das, es ist eine Fernsehserie. Es ist verziehen. Ich finde die Idee cool, dass Fische in der Atmosphäre rumfliegen, im Nebel. Ich muss mich auch nicht fragen, wie viel Sinn das ergibt. Mhm. Es ist einfach cool. Es ist als Idee, es ist großartig. Wie gesagt, es ist nicht sonderlich weihnachtlich. Ich weiß nicht, wer für Weihnachten stelle ich mir was, für Weihnachten stelle ich mir wirklich was anderes vor. Nicht so ein nautisches Thema. Ach, naja. Aber die Idee ist cool und dann ist natürlich auch cool, weil er kriegt dann ja auch diese, er kriegt diesen Story Drive hin, dass der junge Catherine unbedingt die Fische sehen will. Ja. Und er kann sie nicht sehen und er war krank und ja. sein Vater sagt, du darfst die Fische nicht sehen. Der und Tag, als die Fische auftauchten und jeder hatte eine Geschichte. Und jetzt hat er auch eine Geschichte, aber könnte damit enden, dass er gefressen wird. Jetzt hat er eine richtige Geschichte mit dem Hai. Ja, aber ich finde es super. Ich finde das total süß und auch wie der Doktor dann diesen Hai da irgendwie anbringt. Und Catherine sitzt draußen und fragt, welche Farbe hat der Fisch? Und der Doktor sagt, groß, die Farbe ist groß. Und ich finde die ganze Interaktion einfach toll. Und Catherines Vater hatte recht. Er muss aufpassen. Der Hai ist reingekommen, weil er das Fenster offen gelassen hat. Und weißt du, was so geil ist? Er sitzt ja da gleichzeitig da und guckt sich das an. Ja. Und dann gibt es diesen Schnitt zurück, wie er da sitzt und wirklich wie beim Kindertheater sitzt er davor und schreit, nicht die Tür öffnen, weil er sich gerade erinnert und merkt, ach du Scheiße, da war ja dieser Hai. Und wirklich dann so teilhat an dieser ganzen Geschichte und wie gesagt, wie beim Kindertheater. Ich mache viel Kindertheater und dieser Vergleich, glaubt mir, macht absolut Sinn. Wie Kinder dann da sitzen und sagen, nein, oh Gott, und voll drin sind und dabei sind und auch mit der Leinwand reden. Können wir mal über das Thema Zeitreisen und Konsens reden? Nein. Was für ein langweiliges Thema. In der ursprünglichen Scrooge-Geschichte ist es so, dass die Geister zu Scrooge kommen und ihm die Vergangenheit zeigen, um ihm zu überzeugen, dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Sie verändern die Vergangenheit nicht, sie zeigen sie ihm. Dr. Who zwingt Catherine auf, zum besseren Menschen zu werden, indem er ihm ein Abenteuer aufzwingt in der Vergangenheit. Es ist komplett gegenteilig zu dem, was die Weihnachtsgeschichte eigentlich, was The Christmas Carol im Kern eigentlich ist, nämlich, dass du dich rückbesinnen musst auf das Gute, was du hattest. Und nicht, aber wenn er nichts Gutes hatte, dann kann er nichts auf sich, auf nichts zurückbesinnen. Er verändert einfach seine Persönlichkeit und Catherine sagt mehrmals, nein, ich möchte jetzt nicht meine Hose ausziehen und Dr. Who sagt, nein, doch, du machst nein, das jetzt. Oh Gott, was ist das für ein Vergleich, Plor? Oh nein, der war gemein. Oh. Aber wirklich mal, er zwingt ihn zum anderen Menschen zu werden. Es geht um einen guten Menschen. Ja, er macht ihn zu einem guten Menschen, aber vielleicht will Catherine nicht zu einem guten Menschen gemacht werden. Ich habe mir die Frage auch aufgeschrieben. Es ist moralisch durchaus ein bisschen, aber es sind 4000 Menschen auf diesem Schiff. Ja, okay, er will 4000 Menschen retten. Also, das heißt, das ist schon... Das heißt, das Trolley-Problem, ne? Genau. Er schubst Scrooge vor den Zug, Entschuldigung, er schubst Sadik vor den Zug, damit 4000 Menschen überleben. Theoretisch. Und Sadik stirbt ja nicht mal davon, sondern er wird halt ein besserer Mensch. Ja, und Abigail stirbt. Oh mein Gott. Obwohl, ja, bei Abigail ist es egal, die wäre sowieso gestorben. Die wäre ja sowieso gestorben. Aber ich verstehe das Problem total. Natürlich, ja. Man muss da wenigstens einmal kurz drüber nachdenken und denken, ist das jetzt moralisch einigermaßen okay oder nicht? Es ist tatsächlich spannend, weil es wirklich, und wir kommen noch zu ein paar anderen Abwandlungen, es ist eine radikale Abwandlung von dem Christmas Carol Thema. Total, ja. Es ist so, nicht ich zeige dir die Vergangenheit, sondern ich reise in die Vergangenheit und verändere sie und zeige dir das parallel. Mhm. Aber eigentlich ist es auch ja nur so ein dramaturgischer Kniff, dass es uns gezeigt wird. Ja. Wir könnten auch die ganze Zeit in der Vergangenheit sein. Ja, aber das ist dann nicht so schön spannend. Es ist dann nicht darf, so schön. Darf unser großartiger Schauspieler dieses Ding nicht erleben. Weil, wie er sich die Fotos anschaut, die dann nach und nach entstehen und dieses ganze Bilden von Erinnerungen, in denen er schwelgt da. Und der Schauspieler macht das so gut. Das ist unglaublich. Für Dr. Who ist also so ein krasser Typ einfach, weißt Michael du? Gammon ist ein wirklich guter Schauspieler. Man sieht dem in dieser Folge, in 60 Minuten, ne? Eine Folge von einer Science-Fiction-Serie, die ein bisschen albern ist, ein bisschen trashig ist, ein bisschen charmant ist und so weiter. Mhm. Und der gibt alles. Ja. Und der hat auch das Assignment total verstanden, weil er diese ganzen leicht trashigen Sachen auch mitmacht. Ja. So dieses, es gibt diese eine Stelle, wo er auf die Leinwand starrt und sagt, das ist doch alles nicht passiert. Und dann dreht er sich so zur Seite und sagt, oder ist es doch? Aber es ist passiert. Oh mein Gott. Es ist wirklich toll. Und es ist, man sieht das Theater, sieht man ihm an in diesen Momenten. Ja. Aber man sieht ihm auch einfach an, dass er sich reindenken kann in die Rolle. Total. Ich glaube ihm die ganze Zeit diesen grimmigen alten Kerl, der einsam ist, der ein scheiß Leben hatte. Es ist toll. Ja. Und selbst wenn er seinen Vater spielt mit angeklebtem Bart, ich glaube ihm sofort, dass das der Vater ist, der diesen Sohn zu diesem alten Kerl machen konnte. Ja. Wahnsinn. Und das ist so wichtig, so zentral, weil wir sehen natürlich, wir lernen, wenn wir den jungen Catherine sehen, ist das ein wirklich aufgeschlossener, neugieriger Junge. Ja. Und man könnte sich die Frage stellen, wie konnte er zu diesem Alten werden? Aber durch das Spiel von dem anderen, von dem Vater, durch diese wenigen Szenen, die sie zusammen haben, wissen wir, so konnte er zu dem werden. Macht total Sinn. Absolut. Und dann finden wir es moralisch vielleicht nicht mehr so schlimm, wenn der Doktor kommt und dem Ganzen ein bisschen Regel vorschiebt. Ich ärgere dich doch nur ein bisschen. Natürlich finden wir das moralisch nicht schlimm. Natürlich ist es komplett richtig, was er da macht. Nicht nur, weil er die 4000 Menschen rettet, sondern auch einfach, weil es das Richtige ist. Er rettet diesen Menschen eigentlich auch noch. Es ist ein Christmas Miracle. Ja. Und genau, dann haben wir Abigail. Sie tauen sie auf. Die Frau, die eingefroren ist für Geld, um Schulden zu begleichen. Ja. Und sie singt ihnen den Hai schlafend und dann beginnt die große Zeit von dem Doktor, Kasran und Abigail, weil sie sie einmal im Jahr an Weihnachten besuchen. Ja, und es ist so süß. Es ist so, und das Lustige ist ja, dass für den Doktor und für Abigail ja gar keine Zeit vergeht. Das ist ja nur für Kasran, der da dann das Jahr über warten muss, bis wieder Weihnachten ist und dann ziehen sie wieder los. Hart ist. Und die machen so schöne Sachen. Ich finde, dass diese ganze Montage ist wirklich gelungen. Ich finde es total süß und total nett. Sie sind nur auf der Erde unterwegs. Ja, okay. Den Fotos nachzuurteilen, ne? Ja, genau. Wir sehen Fotos von Ägypten, von den Alpen. Sie sind bei den Pyramiden, sind in Italien. Es ist total schön. Es ist so eine schöne Montage. Diese Delfinkutsche. Das machen sie ja ganz am Anfang. Wie sie dann mit dieser Delfinkutsche durch die Nacht reiten, ist es total irre. Aber also es ist a Shark, ne? Das ist der. Das ist der Shark. Ja. Ah, okay. Ja, schön. Der auch CGI-mäßig eher, ist aber. Also die CGI ist echt. Aber die CGI bei Doctor Who fand ich noch nie besonders doll. Und 2010 war mir möglich. Aber es ist so ein bisschen auch ein Doctor Who-Trope, dass er so ist. Ja. Aber dann ist wirklich diese Erinnerung, die nach und nach beim alten Kasran entstehen. Wir sehen, wie Kasran älter wird und wir sehen, wie die Zahl auf ihrer Kältekapsel runtergeht. Und frankly, wir wissen dann schon ungefähr, was passieren wird. Wir wissen, dass Kasran sich in sie verlieben wird. Ja. Und wir wissen auch irgendwie, dass das offensichtlich ihre Zeit ist, die sie noch hat. Ja. Auch wenn es. Ja. Haben sie diese Kältekapseln? Ja. Haben alle die dieses Ding? Du stellst schon wieder Fragen. Lass uns das ist echt ein bisschen ein Problem, weil der nimmt ja diese Leute als Sicherheit dafür, dass er auch das Geld wieder zurückbekommt. Es ist, er ist wie eine Bank, die eine Hypothek auf ein Haus nimmt, bloß dass es eben ein Mensch ist, den er dann nimmt, und zur Sicherheit, dass das Geld irgendwann zurückkommt. Und diese Familie hatte nun diesen Menschen, der offensichtlich nur noch 8 Tage zu leben hatte, und hat gesagt, ja gut, dann... Geh du mal vor. Das sollte eigentlich den Wert des Leihgeldes senken, oder? Eigentlich okay, schon. Für die 8-Tage-Frau kriegt ihr naja, 200 Euro vielleicht. Offensichtlich haben sie gebraucht. Naja, und man stellt sich schon die Frage, ob alle dieses Countdown haben und ob alle wissen, wie lange sie noch zu leben haben. Ist das ein einfach Ding überall drauf? Ich weiß es. Nee, aber es wird ja nicht thematisiert bei anderen. Nein, es wird überhaupt nicht thematisiert. Überhaupt nicht. Aber hat er extra für diese eine Kapsel dieses Zeitding gebaut? Warum? Es ist nur ein Device. Ja, voll. Aber sie ist ja auch nur ein Device. Ja, scheiße. Wenn wir ehrlich sind. Oh Gott. Ich meine, sie ist da, damit er sich in sie verliebt, damit sie toll singen kann. Ja. Ja, sie hat diesen schönen Moment mit ihrer Familie, aber sie ist eigentlich vor allem da, damit er mal sieht, wie eine funktionale Familie funktioniert. Ja, genau. Letzten Endes geht es ja dann doch vor allem um ihn. Ja. Aber ja, er ist in sie verliebt und es ist süß. Wir sehen, wie er älter wird, wie er dann schließlich ein junger Erwachsener ist. Wir wissen, okay, jetzt ist das richtige Alter für die Romanze. Jetzt habt ihr diesen kurzen Zeitfenster, wo ihr Zeit habt. Ja, die machen die Tür auf und man denkt sofort, Hottie. Und kriegen sie vom Doktor genug Zeit, dass sie auch mal so, ne, Knickknack? Ja, ich glaube schon. Also der Doktor ist zwar immer irritiert, also auch wenn die da küssen und er vor Marilyn gerade wegrennt, guckt sie ja an und fragt, atmet ihr durch die Ohren oder was ist los? Was für eine Sexualität hat der Doktor? Hat er eine? Das hängt davon ab, welche Inkarnation das ist, ne? Dieser und Doktor. Dieser Doktor hat, ich glaube, er ist tendency hetero, aber durch seine Kindlichkeit gibt er nicht so viel drauf. Er ist eher verwirrt von Sexualität, glaube ich. Ich finde, genauso wirkt er auf mich auch. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas Sexuelles ist, wenn er von Monroe erzählt und so, sondern dass das einfach nie passiert ist, weil er halt wieder zu viel gleichzeitig gemacht hat. Er hat dann halt später in der Staffel danach eine Ehefrau. What? Ja. Dieser Doktor? Dieser Doktor. Nein, der heiratet nicht. Das passt nicht. Guck dir die Staffel an. Oh Gott, da sind so viele Folgen. Aber es ist großartig. Es ist wirklich toll. River Song ist eine ganz, ganz, ganz tolle Figur. Die wird nämlich andersrum erzählt. Er hat eine Timeline in die eine Richtung und sie lebt aus irgendwelchen Timey-Wimey-Sachen-Gründen andersrum. Das heißt, ihr erster Tag mit ihm ist sein letzter Tag mit ihr. Oh, ich krieg Kopfschmerzen. Aber ja, klingt interessant tatsächlich. Total super geil. Es gibt ja dieses Buch und auch die Verfilmung Die Frau des Zeitreisenden. Hm. Furchtbar romantischer Kitsch. Ja, ja, ja. Aber wirklich schön. Da geht es auch darum, dass er eine Zeitreisekrankheit hat. Ja. Das heißt, er reist so unwillkürlich in die Vergangenheit. Ja. Und sie kennt ihn halt auch schon viel länger, als er sie kennt. Und sie spricht ihn dann als Erwachsener an, weil er sie als Kind besucht hat. Aber halt als sein älteres Ich. Mhm. Macht alles Sinn, wenn man es sieht. Und was Zeitreise betrifft, bin ich ganz bei dir. Also sowas ist total spannend. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, klingt wie eine total interessante Story. Ja. Und dann werden ganz viele Doctor Who Sachen passieren, die ich nervig finde. Ja, aber du musst es dir eigentlich mal angucken. Okay. Also er ist nur in einer Episode verheiratet? Nein. Über die ganze Staffel. Zwei Staffeln sogar, glaube ich. Drei Staffeln. Also wird diese Geschichte erzählt von Riversong und ihm und wann sie sich immer beide... Dann kommen die aufeinander, haben beide so ein Buch in der Hand und gleichen dann ab. Hatten wir das schon? Ah, du kennst das nicht? Ah, das kenne ich schon. Und dann versuchen sie sich gegenseitig so spoilerfrei zu halten, damit sie nicht gegenseitig erzählen, was passieren wird. Aber das heißt, ich muss die ganze Staffel gucken, um diese Beziehung zu verstehen. Ja. Oh Gott, nee, das ist zu viel. Ich habe doch keine Zeit für sowas. Aber es ist so toll. Ach. Ja, genau, die Romanze zwischen, also Abigail ist mit ihren Bedürfnissen und mit ihrem Charakter in dieser Romanze extrem unterrepräsentiert. Es geht vor allem darum, dass Kasran ein Dreamgirl hat. Und dass sie dann am Ende des Tages sagen können, it was a wonderful day, hop hop off to the freezer. Alter, was ist denn das für eine düstere Kacke? Du bist jetzt schön wieder da reingesteckt. Naja, als Kind hat er nicht so viel Einfluss. Nee, als Kind ist es auch okay, aber spätestens als junger Mann sollte er doch mal den Doktor fragen, ey, sag mal, machen wir das wirklich hier? Und wir haben kein Problem damit? Ja, also es ist schon auch so ein bisschen so, nicht zu viel drüber nachdenken. Ja, ich find's schrecklich. Ich find's wirklich schrecklich, ich find's schrecklich, dass sie das mit ihr so machen, ohne es zu thematisieren. Und man könnte wahrscheinlich sogar was finden in der Story, um das irgendwie zumindest kurz mal anzuwerfen. Vielleicht, ja. Also spätestens als Jugendlicher muss er doch moralische Bedenken haben. Wir wollen doch lernen, dass er zum besseren Menschen wird. Das stimmt. Dazu gehört nicht, dass du die Frau einfrierst, mit dem netten Weihnachtsabend hattest. Das ist die Moral der Geschichte. Warum habe ich eigentlich dann niemanden eingefroren, nachdem ich diese Geschichte gesehen habe? Das ist keine Redemption-Arc. Das macht man doch mit Frauen so. Okay. Also, wenn wir das mal übersehen, kommen wir dann an diesen Teil, wo wir sagen, oh, sie ist krank, ach scheiße, und der Doktor hat es übersehen. Er ist gleichzeitig ziemlich dumm, muss man sagen, weil das hätte man jetzt auch sehen können. Ja. Na gut, okay, auch wieder so ein Plot-Ding, wo man sagt, naja, das muss halt so sein, damit es dramaturgisch aufgeht. Und ich finde, hier zeigt auch der 11. Doktor Matt Smith wahnsinnig viel können, was Schauspiel betrifft. Der Blick, als Catherine sagt, du, das haben wir jetzt gemacht, aber lass uns mal aussetzen. Und dann der Doktor sagt, ich wusste gar nicht, dass ich dich langweile. Mhm. Was ist denn los? Und er dann wirklich, wirklich hart verletzt ist und sich denkt, irgendwas, habe ich was übersehen? Habe ich was falsch gemacht? Ich finde es total gut, wie er das spielt. Es ist halt stimmig im Charakterdesign, weil er hat diese kindliche Kränkung. Ne? Ja, wenn dein Papa genau zu dir sagt, ich habe jetzt keine Zeit, mit dir Fußball zu spielen, weil ich noch was arbeiten muss und du fragst dich, bin ich irgendwie nicht gut genug für dich? Ja. Das hat er in dem Moment, deswegen passt es. Es ist auf jeden Fall so stimmig in seinem Charakter, weil es wird nicht so dramatisch, sondern es bleibt halt dieses Kindliche. Ja, total. Ein Kind gekränkt ist und verletzt ist, ja. Und er spielt das wahnsinnig gut, finde ich. Na, Matt Smith ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler. Ich finde die Rolle total interessant, dieses Doktors, weil sie halt dieses Kindliche hat. Und das ist auch eine Herausforderung, das musst du erstmal so durchziehen. Mm. Auch du musst ja immer auf einem gewissen Level sein. Und der ist sehr hoch bei dieser Figur. Du musst einfach immer on edge sein. Wahnsinnig schnell sein auch. Und das ist so krass. Also als Schauspieler, du musst den Text ja so tief drin haben, dass du überhaupt nicht mehr drüber nachdenken musst. Und dass der schnell rauskommt. Und immer on point delivered ist, das ist schon wirklich hart. Ja, krass. Das passt auf jeden Fall. Das macht er wirklich gut. Also finde ich auch absolut überzeugend. Ja. Vor allem auch für so einen jungen Typen. Ist es der jüngste Doktor? Ja, ja. Es ist nicht die Regel, dass du so junge Doktoren hast, ne? Nee, also der erste Doktor war ja steinalt. Ja. Und dann waren das so Mitte 30, Mitte 40-Jährige, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Danach auch mal wieder ein bisschen älter und jetzt ist wieder ein sehr junger Doktor. Der ist sogar noch jünger, glaube ich, als Matt Smith war. Der aktuelle okay. Shruti Gatwa, der auch sehr, sehr gut ist. Und übrigens auch jetzt mit Disney Plus zusammen, das heißt, man kann die neueren Staffeln, also ab dieser Staffel, die jetzt gerade ist, kann man die auch auf Gott, Disney das Plus ist ja noch. Warum ist das alles so verzerrt? Ja, es ist, ja, also ja. Es gibt das Revival, kann man eigentlich auf BBC gucken, aber die neuen Staffeln guckt man auf Disney Plus und wenn man die alten Staffeln gucken will, muss man auf YouTube gehen. Wir haben jetzt drei neue Revivals im Grunde, weil die Disney Plus Sache hat jetzt angefangen von vorne zu zählen, die Staffeln. Das ist jetzt diese Staffel 1 Schweine. Wieder. Ja. Okay, ich habe mich vorhin aufgeregt über die Leute, die sich beschweren beim neuen Doktor. Ja. Aber das, ey, echt Leute, kriegt das mit euren Zahlen hin. Irgendjemand muss sich einmal hinsetzen und dieses Chaos orten, damit ich eine Episode finde, wenn sie mir empfohlen wird. Naja, gut. Okay, wir sind jetzt an der Stelle, wo Catherine wieder der grumpy old dad wird. Genau. Und Matt Smith sich denkt, was habe ich was falsch gemacht, was ist los? Und wir haben einen komplett überflüssigen, meiner Meinung nach, Ghost of the Christmas Present. Nämlich in Amy, ja. Die einmal kurz vorbeiguckt und die Leute Stille Nacht, Heilige Nacht singen lässt. Ja, naja, also du musst ja alle Zeitformen einmal abbilden. Ja, wohlgemerkt, genau, wir sind eigentlich schon in den letzten 10 Minuten, wenn die Christmas Present und Christmas Future kommen. Das heißt, diese Scrooge hat eine sehr klare Struktur, wo jedem Geist, jeder Weihnacht ziemlich gleich viel Zeit eingeräumt wird. Und ja, es ist ein bisschen weniger bei Present und Future und bei Future noch ein bisschen weniger. Genau. Aber es ist trotzdem so, dass die ziemlich klar gewichtet sind und jedes hat ihr Gewicht. Ja. Und hier hat die Present überhaupt kein Gewicht. Sie hat... Die Szene wirkt so, als ob sie keine Idee gehabt hätten, was sie mit dem Geist machen sollen, der gegenwärtigen Weihnacht. Ich glaube, dass wir ein bisschen mit hinzuzählen müssen, wie Catherine als junger Mensch bei dem Weihnachtsessen der Familie ist. Das ist, genau, es ist eigentlich, ist das so klassische Scrooge-Ding, ja. Genau, und das gehört irgendwie mit ins Present mit rein. Ach, das ist aber arg gedehnt. Okay, ja, dramaturgisch. Ja, passt schon. Ja, danke. Ist mir gerade eingefallen, Gott sei Dank. Okay, und ich finde dieses Hologramm-Ding als eine nette Idee, weil erst ist sie das Hologramm bei ihm und dann schafft sie es irgendwie technisch bla bla bla, dass er das Hologramm auf dem Star Trek... This is not how Holograms work. Niemals. Aber ich finde es dramaturgisch geil. Ja. Es ist, wenn du dir ein Videospiel anmachst, dann landest du da nicht drin. Und du denkst auch nicht, wenn du was im Fernsehen guckst, oh mein Gott, wo bin ich gelandet? Okay, ja, es ist auf jeden Fall nett, dass einmal das gedreht wird. Ja. Komplett überflüssig alles. Aber wir kommen natürlich jetzt zu dem eigentlichen großen Ding, was das nächste Herz für mich darstellt, in dem Matt Smith dann sagt, also der Doktor dann sagt, so und jetzt zeige ich dir deine Zukunft. Und der alte Typ sagt, nichts, was du mir an meiner Zukunft zeigen kannst, wird mich irgendwie ändern. Ich bin ein herzloser Mensch, ich weiß. Kannst mir mein Grab zeigen, ich weiß, dass ich einsam sterben werde. Mir wurscht. Und dann der Plot-Twist kommt, der mich jedes Mal umhaut, der mich beim ersten Mal natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise umgehauen hat und jetzt aber emotional immer wieder, dass er sagt, ne, ich zeig dir deine Zukunft bereits, nicht wahr? Und geht zur Seite und dann ist der kleine Junge Catherine da und sieht, wie der Alte geworden ist. Und das ist so hart. Das ist eine hervorragende Idee. Das ist richtig geil. Krass, ne? Das ist eine richtig gute Umdrehung dieses Konzeptes. Mhm. Und so viel effektiver als so. Und tatsächlich eine Änderung von der Original-Weihnachtsgeschichte, wo ich sage, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ja. Und es ist besser als eine Original-Weihnachtsgeschichte. Total. Du machst ihm nämlich keine Angst mit der Zukunft vom Tod, sondern du bist diese fucking Zukunft, vor der man Angst haben muss. Mhm. Das ist sehr geil, auf jeden Fall. Das bin ich bei dir. Super gut. Und dann spielt er wieder das so gut, diesen Bruch, den er dann hat. Wenn der junge Catherine dann sagt, Vater? Mhm. Weil er denkt, weil er seinen Vater in sich wieder erkennt. Ja. Das ist so herzzerbrechend. Das ist wirklich hart. Und dann, wie Catherine, der alte Catherine, eben dann das bisschen, was er da jetzt noch brauchte, eben einfach bekommt und sagt, es tut mir leid, ich hab's einfach es nicht geschafft. Ja. Lass es uns versuchen jetzt, aber... Und dann versuchen sie es und naja, und dann dieses Gadget funktioniert nicht und so. Ich glaube, wenn ich eine Form, mein Handy zu entsperren hätte auf diese Art und Weise, ich weiß nicht, ob das morgens funktionieren würde. Ich bin morgens einfach ein völlig anderer Mensch. Es ist so albern. Es ist so, es macht, genau, es widerspricht ja auch wieder so ein bisschen, also ich meine... Nein, das ist totaler Bullshit. Ist so aber es ist wichtig, weil sie ja. Abigail noch einmal auftauen müssen. Es ja. ist kompletter Quatsch. Ich sitze davor und denke so, echt jetzt, Leute. Super geil. Und dann haben wir, aber es ist auch gut, sie tauen Abigail auf und wir ja. haben wirklich das cheesigste cheesy Ende, das man sich überhaupt ja. vorstellen kann. Mit Schnee und mit Liebe. Ja. Und mit fliegenden Fischen. So schön. Und es ist oh, so, weil, also absolut, dafür, dass du mir was gegeben hast, wo nach 20 Sekunden gesagt wird, Christmas is cancelled. Siehst du? Das bin ich gut. am Ende sehr versöhnt mit extrem viel Weihnachtskitsch. Ja! Ah, wie schön. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, warum ich immer Schwierigkeiten mit Weihnachten habe. Ja. Ich bin einfach nur überfordert emotional. Das ist ein guter Grund, um mit Weihnachten... Ja, das sollst du auch sein. Ich schaff's einfach nicht. Ich sitze da und bin so fertig mit den Nerven. Ich bin einfach, muss ich mal dazu sagen, ich bin hypersensitiv. Einfach, ja. Das ist diagnostiziertermaßen. Und ich habe Schwierigkeiten mit viel Emotionen, weil ich sie stark vergrößere in mir selbst. Und dann das auszuhalten, ist einfach wahnsinnig schwierig. Und Weihnachten ist einfach so ein Overload an so, alle Menschen haben sich lieb, oh mein Gott, nein. Hört doch auf, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das ist das große eigene ja. Ding. Natürlich Weihnachtskritik mit Kapitalismus, Scheiße und so. Ja, immer schön nach vorne halten, aber eigentlich ist es einfach, ich bin nur überfordert, das ist alles. Aber ist es nicht schön? Ja. Okay, ich kann mich nicht rein, ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, dass das schwer ist, auch weil Weihnachten so zusätzlich noch zu diesem emotionalen Kitschigen noch, das Laute und das Bunte und das ja. Wilde hat ja. und dann ja. sollst du dich freuen, dann sollst du lachen, dann sollst du weinen. Und genau. Ja. Das, was ich an Weihnachten schätze und was in dieser Episode auch voll drin ist. Es ist ja. total zu viel. Ja, ja, ja. Aber Weihnachten ist halt einfach zu viel. Ja. Zu viel von allem. Und ich muss das mehr dosieren und in diesem Fall, ich weiß ja, was mich erwartet, ich setze mich hin, gucke mir dieses Ding an und bin natürlich emotional wahnsinnig mitgerissen und dabei und ja. so. Und dann geht das auch, weil ich das... genau das angestoßen habe und dann mir auch den Zeit dafür einräume und den Raum dafür gebe, damit klarzukommen. Ja. Stirbt sie eigentlich, wenn sie am Schluss auf der Kutsche sitzt? Ja, stirbt er auch? Ich weiß nicht mal, woran sie stirbt, aber vielleicht fallen sie wirklich einfach vom Schlitten und sterben zusammen und gut ist. Ja, sie sterben beide, glaube ich. Sie ja. haben ihren letzten Abend zusammen. Ja. Auch wenn es ein bisschen awkward ist, dass er jetzt 60 Jahre älter ist als sie. Ja. Also, oh Gott. Da müssen wir auch ein bisschen nicht so viel drüber nachdenken, sonst ist das auch ein bisschen seltsam, wie sie da wirklich davor steht und sagt, du hast ganz schön gespart, aber kein Problem, komm mal in mein Herz. Und wie viele todkranke Menschen hat der Doktor in seiner Geschichte schon geheilt? Bestimmt mindestens ja. zweistellige Zahlen, oder? Ja, echt ja, jetzt? Er findet ja. für sie nichts? Ja. Es ist auch etwas, wo man auch einfach an der Ende der Episode hätte sagen können, so, und jetzt reisen wir mal schön in die Vergangenheit und heilen diese Frau. Ja, wir haben sowieso schon alles irgendwie verändert, dann können wir auch sie leben lassen. Genau. Und sie soll Kasran heiraten, wenn er jung ist, nicht wenn er 80 ist. Ja. Ja, aber das Ende ist wirklich schön und kitschig. Ja. Oh. Was an dieser Episode? Ja. Ist Doctor Who, den du nicht magst, und was ist Doctor Who, den du jetzt magst? Also das, was ich nicht mag, ist der overpowerte Doktor. Der ja. Doktor, der einfach zu viel machen kann und der jedes Problem löst mhm. und der dadurch einfach keine Spannung erzeugen kann. Mhm. Und das zweite große ist, dass das Ganze, dass alles, was passiert, so random ist, also an Problemen und an Dingen, die gemacht werden, dass es egal ist. Und das betrifft in der Folge vor allem das Zeitreiseding. Mhm. Dass die Es gibt keine Regeln, es gibt keine Gesetze. Ja, irgendwie funktioniert ja. alles so, wie du willst. Ja. Und deswegen ist es irgendwie egal, weil es funktioniert halt so, dass es die Story vorantreibt. Ja. Aber du hast das Gefühl, es dient der Story. Du hast das Gefühl, das, was passiert, du kriegst hier Werkzeuge, die irgendwie mal so funktionieren. Und Hauptsache, ja. die Story wird fortgesetzt. Das sind die Sachen von Doctor Who, die mich grundsätzlich stören. Und das habe ich, seitdem ich Doctor Who gucke. Okay. Was ich total geil finde, ist Matt Smith als Doctor Who. Ich finde, das ist ein großartiger Typ. Schön. Und ich fand ihn auch in Vincent schon total toll ja. und witzig. Und es ist ein bisschen anstrengend, auch dieses Hyperaktive. ja. Aber es ist auch sauwitzig. Ja. Ich mag dieses Chaotische. Ich mag, dass es so wild ist und du gesagt bekommst, okay, versuch damit jetzt irgendwie klarzukommen, was wir hier für ja. eine Welt haben. Ja. Und ja. genieß sie und denk nicht zu viel drüber nach. Das finde ich total cool, dass sie nichts übererklärt, dass sie nicht sich verliert in Weltenaufbau, der versucht, das alles logisch stringent hinzupacken, sondern dass sie sagt, hier ist dein Märchen, hier ist dein Fantasy, hier ist dein Science-Fiction und das packen wir jetzt alles zusammen, mixen es einmal durch. Genau. Das ist es im Großen und Ganzen. An der Folge hat mich noch ein paar Sachen gedacht. Also, dass zum Beispiel die Frau wirklich nur so ein Stereotyp ist, ja, ohne eine starke Rolle. Und ich glaube, ja, das ist nicht ein Dr. Who-Problem. Das ist einfach ein Problem von ganz vielen Erzählungen. Mhm. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es Dr. Who, was mich da stört, sondern das ist einfach was, dem man oft begegnet. Mhm. Ich finde es cool, dass Dr. Who offensichtlich seit dem Revival regelmäßig Christmas-Episoden macht. Ja. Und ich finde, sie haben es geschafft, diesen Geist des Weihnachtsguts zu treffen. Ja. Und auch dieses, wenn ich mir vorstelle, wie ein Mashup zwischen Dickens und sowas wie Doctor Who aussieht, ja, dann wahrscheinlich am ehesten dann so. Ja. Dann, das ist richtig, dass sie nicht die lahme Variante gemacht haben, wir reisen jetzt ins viktorianische England. Mhm, gerade genau, bei einer Serie, die Zeitreisen macht, könnte man das machen. Mhm. Wir helfen den Geistern Scrooge zu finden, weil sie sich verlaufen haben oder sowas. Okay. Keine Ahnung, ja, wir machen das nach Schema F, sondern sie versuchen, die Elemente der Geschichte da irgendwie reinzupacken, ja, und haben auch keine Scheu davor, sie umzuschreiben. Das finde ich total cool. Schön. Und bevor wir zum finalen Fazit kommen, ja, gehen wir jetzt einmal in die Top 3. Unsere Top 3. Was haben wir denn für ein Thema? Wir haben das Thema Top 3 fremde Planeten. Weil wenn etwas zu Weihnachten passt, dann sind es Geschichten, die auf irgendwelchen fremden Planeten spielen. Ja. Ich wollte ganz andere Themen machen und dann ist mir aufgefallen, hatten wir alles schon. Also, was soll's. Ich finde es ein tolles Thema. Es ist überhaupt nicht zu Weihnachten passend, aber es ist ein tolles Thema. Mein Platz 3. Ja. Flash Gordon. Nein, scheiße. Ich habe ihn weiter oben. Oh. Es ist so ein wunderschöner, fantastischer Planet, der da entworfen wird, der auch komplett Gaga ist mit seinen fliegenden Inseln und seinen, ja, Dschungellandschaften. Toll, wissen Sie, was mehrere dazu Planeten sagen? Sind. Ja, genau. Es ist eigentlich so eine Mischung, es ist eine Planetenkolonie. Mhm. Ganz großartig und auch so wirklich schön cheesy, 80er Jahre, albern. Mhm. Mongo heißen die Planeten. Das war auch so ein seltsamer Name, muss man. Also, wir haben über Flash Gordon geredet und auch über diesen Namen. Naja, es gibt auch ein paar Entscheidungen, die nicht so geil waren. Mongo. Ja, wir haben auch einen Kaiser Ming, der als Asiate gespielt wird von Max von Sydow, der alles andere als Asiate ist, ja, aber der so einen riesen Schnauzer kriegt und sehr viel Yellowfacing. Ja, ansonsten Top-Film, großartig. Kann man immer wieder ironisch und unironisch gucken. Tut mir leid, dass ich dir einen vorderen Platz weggenommen habe. Ja, ich würde noch meinen Platz 3 schnell dazwischen hauen. Und zwar Melancholia. Oh. Die große Gefahr des Films, immer wieder, immer näher kommend, der riesige Planet, der dann alles, genau, ja, alles zerstören wird. Denn wenn man an Weihnachten denkt, dann denkt man an einen suizidalen Planeten. Ich bin froh, dass ich eine sehr weihnachtliche Top 3 genommen habe. Mein Platz 2, Solaris, der gleichnamige Planet aus dem Film von Andrei Tarkovsky. Ein Planet, dessen Oberfläche wir überhaupt nicht kennenlernen während des Films, aber wir wissen, dass irgendetwas Merkwürdiges von diesem Planeten ausgeht, was die Menschen verändert, die in Raumschiffen um diesen Planeten herumkreisen. Und unser Protagonist wird dann auch von diesem Planeten verändert. Und vor allem in der Form, dass dieser Planet offensichtlich Dinge heraufbeschwört, die aus seiner Vergangenheit stammen und die wieder lebendig werden lässt. Großartiger Film. Tarkovsky. Also ja, 3 Stunden Science-Fiction-Philosophie. Ich nehme schon an, dass du mir den mal irgendwann noch geben wirst. Bestimmt. Ja, ich gehe auch davon aus. Ich bin so ein bisschen torn. Also ich habe auf Platz 2 Flash Gordon, aber für meinen Platz 1 weiß ich noch nicht ganz genau. Deswegen musst du jetzt erstmal deinen Platz 1 machen und dann... Mein Platz 1, wir bleiben in der Zeit ungefähr, also Anfang der 70er Jahre. Und auf meinem Platz 1 steht der wilde Planet aus dem Jahr 1973, beziehungsweise La Planète Sauvage, wie er im französischen Original heißt. Ein Zeichentrickfilm, wo es um einen Planeten geht, wo kleine Lebewesen, die sehr humanoid sind, von größeren Lebewesen, die auch sehr humanoid sind, wie so Puppen und Spielzeuge und Sklaven gehalten werden. Und es geht darum, wie diese Lebewesen gegeneinander kämpfen und versuchen, ein Stück Freiheit zu erlangen. Ein sehr surrealer, sehr spröder Film, der eine wirklich interessante Welt entwirft, die in vielen Dingen ähnlich ist wie das, wie die Erde funktioniert und manchen Dingen komplett anders. Hm. Ich habe Johannes verloren. Er ist komplett weggefadet in seiner Liste. Ich habe ganz kurz noch recherchiert. Mein Platz 1 ist jetzt entweder Thor Ragnarok, wo Thor in Asgard wohnt und schön viel blöder Scheiß passiert. Ja, Asgard ist ein geiler Planet, wie auch immer man es nennen will. Ich weiß aber nicht, Asgard ist doch nur die Stadt, oder? Und ich weiß nicht, wie der Planet heißt. Oder, Keine Ahnung. Ist das auch so? Ich weiß es nicht. Wir sind nicht tief genug im Marvel-Game drin, muss man überhaupt sagen. Überhaupt nicht. Wir sind nicht die großen Fans von dem. Aber wir haben Thor Ragnarok zusammen geguckt und haben es auch besprochen. Und der hat schon wirklich, dadurch, dass er von Taika Waititi ist, super geile so Vibes, die man einfach von einem Comic, von einer Comic-Verfilmung sonst nicht kannte, von Marvel zumindest. Großartig. Das ist schon sehr, sehr geil. Also, ja, wirklich toller Film. Ansonsten hätte ich noch Spaceballs genommen. Durchkämmt die Spaceballs. Wüste. Ja, welcher Planet aus Spaceballs? Genau wie bei Star Wars, es gibt sehr viele. Der Wüstenplanet. Der Wüstenplanet. Den man durchkämmen muss. Wo Joghurt lebt. Ja, genau. Oh, vielleicht müssen wir Spaceballs irgendwann mal gucken. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall mal, wir haben schon Mel Brooks geguckt, ne? Wir hatten von Mel Brooks den Wilden Westen. Ja, ja, ja. Aber das, ja, da gab es ein paar Probleme auch, muss man sagen. Die haben wir auch besprochen. Naja. Ja, cool. Ja, genau. Ansonsten hätte ich noch als kleine Honorable Mention Futurama. Oh, Futurama hat auch tolle Planeten, ja, und tolle Science-Fiction-Entwürfe. Ja, ja, ja. Und da gibt es ja, also ich meine, dadurch, dass es eine Serie ist, gibt es einfach wahnsinnig viele Optionen, immer mal wieder einen neuen Planeten zu erzählen, der irgendwelchen Scheiß macht. Großartig, ja, ja. Sehr schön. Okay, gut, zurück in unseren Film Doctor Who, A Christmas Carol. Das war unsere Top 3. Und zu unserem Fazit. Das Fazit? Moment, ich muss den Jingle abspielen. Das Urteil. Dafür habe ich ihn gemacht. So, ja, was möchtest du als Fazit sagen? Es war eine Doctor Who-Episode. Das heißt, ich finde Doctor Who ja nicht komplett kacke, aber es war eine Doctor Who-Episode, die unter denselben Problemen wie alle Doctor Who-Episoden, die ich bisher gesehen habe, leidet. Ja. Aber es hat mich in Weihnachtsstimmung gebracht. Und schön. Mehr kann ich nicht verlangen. Und dafür bin ich sehr dankbar und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass du mir nochmal so eine alternative Version von Dickens gegeben hast. Ja. Vor allem, nachdem wir uns sehr viele Dickens-Filme angeguckt haben. Ja. Und du den hier ignoriert hast. Die entweder A, fest an der Vorlage geklebt haben oder B, sowas ganz Schreckliches gemacht haben, wie diese eine Serie, die... Ach, du Scheiße, ja, stimmt. Die war richtig schlimm. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie, aber es war richtig schlecht. Ja, ja. Und das fand ich, hier war eine wirklich gelungene Alternative, die Interessantes mit der Geschichte macht, ohne dabei die Geschichte kaputt zu machen. Es hat Spaß gemacht. Ich bin in Weihnachtsstimmung. Yes! Oh, schön, freut mich. Ja, ich durfte natürlich dieses Weihnachtsthema nicht ignorieren und ich, so grinchig wie ich bin, wollte ich dir natürlich trotzdem was geben, was dich irgendwie zufriedenstellt. Aber eben was mich zufriedenstellt. Und ich liebe den 11. Doktor und ich liebe diese Episode dafür, dass sie Emotionalität an der richtigen Stelle irgendwie gut hinkriegt und dass er mir Weihnachten verkauft, ohne dass ich Scheiß Kapitalismus rufen muss und dass er mir irgendwie Best of Doctor Who gibt. Das ist Zeitreisen perfekt eingesetzt, der 11. Doktor als der beste Doktor, den es je gegeben hat und ja, ich liebe es einfach und ich werde mir wahrscheinlich jetzt nochmal diese Staffeln anschauen, weil die auch einfach absolutes Highlight sind. Kann ich dir auch nur empfehlen, Plor, aber auf du BBC hast ja keinen Geschmack. Auf BBC via VPN, weil Disney Plus sich offensichtlich nur zwei Staffeln gekauft hat, die erste und die zweite Staffel sind oder so. Habe ich richtig verstanden, ne? Noch keine zweite Staffel, die kommt jetzt erst. Ah, es gibt eine Staffel Doctor Who. Eine Staffel Doctor Who bei Disney Plus. Aber mit dem 376. Doktor. Mit dem 15., der übrigens eigentlich der 14. sein sollte, aber das hat sich dann mit David Tennant, der nochmal wiedergekommen ist, geändert. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Denn wenn es etwas gibt, was an Weihnachten zählt, dann sind es zeitreisende Doktoren, die ihre Persönlichkeit und ihren Körper ändern. Genau. Das ist das, was Weihnachten ausmacht. Second Chance. Oh. Eine zweite Chance im Leben bekommen. Leute, wir hören uns gerade zum letzten Mal in diesem Jahr. Nämlich unsere Weihnachtsepisode, die 25.12. Da ist auch die letzte Episode für dieses Jahr. Die nächste Episode kommt am 1. Januar. Wenn ihr wissen wollt, welche Episode das ist, müsst ihr noch kurz dranbleiben. Genau. Aber vorher trotzdem nochmal... vielen Dank fürs Zuhören, das gesamte Jahr über. Es war wundervoll mit euch und ich finde es ganz toll, dass ihr uns Kommentare geschickt habt und uns geschickt habt, was wir gucken sollen und so. Wir orientieren uns wahnsinnig gerne daran, machen unser eigenes Zeug und dann gucken wir immer wieder auf die Liste, holen was hoch. Macht euch keine Sorgen, wenn es ein bisschen länger dauert, bis euer Film dran ist, weil es gibt einfach viel zu gucken auf dieser Welt und wir freuen uns einfach, dass ihr dabei seid. Ja, vielen Dank für eure Beiträge oder auch wenn ihr nichts beitragt, einfach auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wir verfolgen, wer alles unseren Podcast hört. Wir sehen auch, wie es mehr werden und jeder einzelne Follower auf Spotify oder auf Apple erfreut uns. Ja. Erfüllt unser Herz mit Liebe, denn darum geht's an Weihnachten. Genau, darum, dass ihr kommentiert auf Apple Plus, auf Apple, wie heißt das? Keine Ahnung, überall, wo ihr den Podcast hört. Darum geht's in Weihnachten, dass ihr uns eine gute Bewertung gebt und Kommentare reinschreibt. Bester Podcast ever. Egal. Also lasst es euch noch gut gehen, die nächsten Feiertage. Hoffentlich habt ihr noch ein bisschen frei, hoffentlich habt ihr noch ein bisschen Zeit zu feiern und einfach die Zeit zu genießen. Genau, und erfüllt den Sinn von Weihnachten. Macht das. Wir hören uns im neuen Jahr mit welchem Beitrag, das werdet ihr gleich erfahren. Das hört ihr jetzt gleich nochmal. So, wir werden das neue Jahr starten, nicht so, wie du letztes Jahr gestartet hast. Wie habe ich es denn gestartet? Mit Wrestling! Mit Wrestling! Yes! Das war cool. Und die Sache ist die, eigentlich bist du dran. Aber ich kann dir das nicht geben, es tut mir leid. Du schuldest mir noch eine Episode. Ja, ich weiß. Du hast zu Halloween eine Episode mehr bekommen. Ja, jetzt darf ich. Du darfst. Jetzt werde ich dieses Jahr einleiten, nicht mit irgendwelcher Maskulinista-Scheiße. Ich habe das Wort nicht mal richtig rausgekriegt. Und zwar machen wir Folgendes. Wir gucken uns Hamilton an. Wir starten mit einem Musical. Ein Musical. Yes. Das ist mein Gebiet, Flo. Ja, voll. Und es ist noch dazu ein Musical, das ich erstmal eine ganze Weile ignoriert habe, weil ich gedacht habe, das, was ich darüber gehört habe, klingt nicht nach klassischem Musical. Weil die in einem Affenzahn rappen. Und das ist was völlig anderes. Und ich habe mir erst vor ein, zwei Monaten oder sowas dieses Ding mal angeschaut auf Disney Plus, weil die Bühnensache abgefilmt haben. Also es ist wirklich auf einer Bühne und es ist sehr gut abgefilmt. Und es ist der Hammerplot. Du kannst dir das nicht vorstellen. Oh, wow. Es hat so viel Kraft. Es geht um Alexander Hamilton, der amerikanischer Founding Father war. Also der hat da irgendwie mit das Ding hochgezogen, das heute Amerika ist. Und ein unglaublicher Typ namens Lin-Manuel Miranda hat dieses ganze Ding geschrieben. Die Musik, die Lyrics, das Buch und so weiter. Hat das alles gemacht und der ist absoluter Held geworden seitdem. Es ist unglaublich. Du musst dir dieses Ding anschauen und ihr schaut euch das Ding auch an, egal ob ihr Musical-Fan seid oder nicht. Oder gerade weil ihr kein Musical-Fan seid. Es ist absolut unglaublich. Also wir reden von dem Ding, was 2020 veröffentlicht wurde und auf Disney Plus zu finden ist. Genau. Das ist abgefilmt von dem Ding, was 2015 Premiere hatte am Broadway. Erstmal Off-Broadway und dann ist es zum Broadway selbst und das ist der absolut riesige Erfolg gewesen. Ich kann mir immer noch, man sieht ja über Plakate, man hört davon und so weiter. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie das so ein Hit sein kann, weil es wirkt wie so ein trockenes Thema für ein Musical. Unglaublich trockenes Thema und du denkst dir, wie hat der das denn geschafft, dass ich da überhaupt 2 Minuten zugucken will, weil es geht wirklich um Leute, die auf Papiere irgendwas draufgeschrieben haben und gesagt haben, ja, das ist jetzt Amerika. Und du stehst auch am Ende noch da und denkst dir, hä, wieso habe ich da jetzt 2 Stunden lang mitgefiebert. Okay, sehr geil. Also wir gucken Hamilton im neuen Jahr. Guckt ihr auch Hamilton, damit ihr wisst, worüber wir reden? Ja, genau. Und euch bis dahin noch eine schöne Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke dir, Plor, für dieses wundervolle Jahr. Oh, Johannes, vielen Dank. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin für diese tolle Zeit, die wir hier haben mit diesem Podcast. Ja, das ist gut, dass wir das auch am Ende machen mit dem Honig ums Maul schmieren gegenseitig. Da können die Leute abschalten. Ja. Ich freue mich wirklich mit dir, diesen ganzen Scheiß hier durchzuziehen. Mir geht es genauso. Es macht so viel Spaß und es ist wirklich, ich freue mich auf jede einzelne Aufnahme. Ja. Ich freue mich, wenn ich es nochmal höre und es ist einfach schön. Wir machen das jetzt wirklich, wirklich schon lange. Ne? Ja. Über 200 Episoden. Wir haben dieses Jahr Jubiläum gefeiert mit der 200. Episode. Und für Podcasts ist das extrem lang. Ja. Es gibt ja viele Podcasts, die so 10 Episoden oder 15 Episoden haben und dann hören die wieder auf. Aber ich habe das Gefühl, wir können die nächsten 20 Jahre so weitermachen. Absolut gerne. Ich glaube, uns gehen auch die Ideen nicht so schnell aus und zur Not könnt ihr einspringen oder irgendwie. irgendwelche, genau. irgendwelche Internetseiten, Ratgeber, was auch immer. Wir finden genug zum Gucken. Yes. Okay, sehr schön. Vielen Dank, Plur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.